Hexenwerk und Cyberspace, dem neugierigen Rollenspiel-Podcast, in dem wir uns in die Tiefen der Pen-and-Paper-Kultur begeben, um ungesehene Edelsteine für euch an die Oberfläche zu bringen. Wir, das sind der Dorfjunge Gianni und der Kiepenkerl Sebastian. In unserer heutigen dritten Episode von Rabenschnabel werden wir uns auf das Spielfeld begeben, in dem wir von unserem Spielleiter Karl-Heinz Zapf oder Kalle durch das Spiel geführt werden. Und an unserer Seite als Abenteurer sind Bonko Karatschow und Eva Maria Ammann. Servus. Als Safety Tools verwenden wir in dieser Runde nur die X-Karte. Lions and Whales wollen wir nicht einsetzen, weil wir im Rahmen des Settings bleiben und wissen, worauf wir uns in etwa einlassen. Die Open Door Policy wollen wir nicht anwenden, weil wir einen Podcast aufnehmen. Die X-Karte kann aber von jeder Person am Tisch jederzeit ausgelöst werden, indem man das Wort X sagt. Gut, dann denk mal, legen wir los, würde ich sagen. Hallo, hier ist Eva und ich bin heute die Negoschka Gassenschleifer, eine Diebin aus Damasir. Hallo, ich bin der Bonko Karatschow und ich spiele heute den Igerit Kaltenstahl, den Leibwächter aus Dusterwalde. Ich bin Sebastian Gaspar und ich spiele heute Fridolin Schonbaum, den Jäger aus dem Tausendaugenforst. Ich bin Gianni und spiele Hagia Feuermaler, den Akademiemagier zu Haderfurt. Ihr wart jetzt die letzten Tage geraume Zeit unterwegs durch einen sehr, sehr dichten und uralten Wald, nämlich den sogenannten Waisenwald. Der Waisenwald trägt seinen Namen, wie ihr durchaus wisst, zu Recht, denn der Wald erzeugt sozusagen Waisen. Natürlich wird der Wald versucht immer wieder, dass er gerodet wird, aber er hat halt die ungute Angewohnheit, dass Menschen, die sich zu weit in die dichten Baumreihen wagen, des Öfteren mal spurlos verschwinden. Und das liegt einfach daran, dass in dem Wald viele Dinge existieren und hausen, die den Menschen nicht so ganz wohlgesonnen sind. Unterwegs seid ihr in Richtung Krakowia. Krakowia ist ein Nachbarkönigreich des Reiches, aus dem ihr größtenteils stammt. Negoschka ist deine Eltern sind ursprünglich aus Krakowia ins alte Königreich gekommen. Ich gebe mal so grob vor, Egaret Kaltenstahl ist eventuell, das ist nur ein Vorschlag, eventuell unterwegs nach Krakowia, weil man ja sich sagt, in Damasir, einer der größten Städte Krakowias, sind die Straßen mit Gold gepflastert. Und Egaret kann sich ganz gut vorstellen, dass man da einen Leibwächter, der weiß, wie man mit einem Schwert umgehen kann, entsprechend entlohnen würde. Das heißt, das könnte so die Motivation von Igaret sein, in Richtung Krakowia zu reisen. Negoschka, du musst das alte Königreich schnellstmöglich hinter dir lassen, weil vielleicht in den größeren Städten die eine oder andere Sache nicht ganz so gut gelaufen ist, wie du dir das ausgemalt hattest. Also lieber mal irgendwo untertauchen und die Füße stillhalten. Und in Krakowia kennst du dich auch ein bisschen aus. Das heißt, du kennst Leute und du weißt, wo du da nötigenfalls eine Zeit lang untertauchen kannst, bis sich alles wieder beruhigt hat. Der Herr HGH Feuermaler ist vermutlich nach Krakowia unterwegs, weil es dort einige Akademien gibt, die arkane Künste lehren, die es im alten Königreich so nicht gibt. Gewisse Zauberkunst, die ja in deiner Heimat so nicht vorkommt. Also Krakowia ist ja ein relativ wildes Land und entsprechend ist die Magie dort auch etwas anders geartet. Und eventuell kannst du da was dazulernen, was du dann in den Akademien des Königreichs entsprechend weitergeben kannst. Der Fridolin Schonbaum, mein Gott, der ist ja ein Hans Dampf in allen Gassen, beziehungsweise in allen Wäldern. Du bist einfach im Wald unterwegs gewesen, hast ein paar Leute getroffen, hast du gedacht, ach ja, mein Gott, heute hier, morgen da, ich kann die genauso gut begleiten, bevor sie hier noch im Wald irgendwo verschwinden. Es ist so grob, was eure Motivation sein könnte, überhaupt unterwegs zu sein. Also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum ihr das, wo ihr gerade eben noch wart, hinter euch gelassen habt und euch gedacht habt, ach, ich probiere mal woanders mein Glück. Und das könnten jetzt so etwaige Gründe sein. Es kann euch auch noch was anderes einfallen. Das ist überhaupt kein Problem. Das wären jetzt bloß mal meine groben Vorschläge für eine Motivation. Ihr wart längere Zeit mehr oder weniger sicher geführt von einem Jäger, den ihr unterwegs getroffen habt, durch den Waisenwald unterwegs und habt, ihr wart auch tatsächlich, also einige von euch besitzen ja Reitpferde, einige nicht. Das heißt, die keine Reitpferde haben, mussten notgedrungen auf die Kutsche ausweichen. Es gibt auf dieser alten Reichsstraße, die Richtung Krakowia führt, die aber nicht mehr so häufig benutzt wird wie früher, aufgrund anderer besser gangbarer Wege, gibt es tatsächlich Kutschen, die einigermaßen regelmäßig die Strecke befahren, die auch bewacht werden von Kutschwächtern, sodass es nicht ganz so gefährlich ist, durch den Weißenwald zu reisen. Und die von euch, die keine Reitpferde haben, werden notgedrungen eine Passage in der Kutsche gebucht haben und sitzt dann eben in der Kutsche relativ bequem, soweit man halt damals von bequemen Kutschfahrten sprechen kann, und könnt die draußen vorbeihuschenden Umrisse der Bäume durch die offenen Fenster vorbeiziehen sehen. Ich glaube, der Herr Egeret Kaltenstein hat, glaube ich, ein Reitpferd, soweit ich mich erinnere. Und auch der Herr Feuermaler hat ein Pferd. Wollt ihr denn reiten oder wollt ihr eure Pferde an die Kutsche binden und euch auch noch in die Kutsche reinzwängen? Ich glaube, mein Charakter bindet sein Pferd an und setzt sich zur schönen Negoschka in die Kutsche. Moment, es gibt noch einen Gast in der Kutsche, zu dem komme ich aber gleich. Aber ja, du kannst, es ist richtig, die stinken ordentlich. Also ja. Ich lasse mein edles Reitpferd bestimmt nicht alleine da draußen rumhüpfen. Ich habe gerade den Genuss, mal endlich in so einer trockenen Kutsche zu sitzen und nicht immer im Dreck zu schlafen, obwohl ich damit sonst keine Probleme habe. Trotzdem genieße ich die Gesellschaft von diesen sehr seltsamen Leuten, obwohl dieser Akademiker, der kommt mir so ein bisschen seltsam vor. Der Fatzke. Ja, der reitet allerdings auf dem Pferd. Das heißt, alle sitzen in der Kutsche, nur der Fatzke ist sich zu fein, sich zu euch in die Kutsche zu setzen offensichtlich und reitet lieber draußen auf dem Pferd. Auf einem sehr edlen Reitpferd übrigens. Das ist der Fridolin hat natürlich sofort erkannt, dass das kein so ein alter Ackergaul oder so ein Klepper ist, sondern es ist schon, da muss man schon ein paar Goldstücke hinlatzen, um sich so ein Pferd leisten zu können. Ne? Negoschka, du sitzt neben einer jungen Frau mit relativ heller Haut, manche würden sagen bleich, die definitiv besser riecht als die anderen, die in der Kutsche sitzen, deutlich besser. Vermutlich benutzt sie nicht gerade wenig Duftwässerchen, wahrscheinlich auch, um die anderen Gerüche hier in der Kutsche einigermaßen zu überdecken. Sie ist sehr schweigsam, vornehm gekleidet, also passt schon, bist ja ab und zu in Städten unterwegs, aber so, das ist schon, es könnte eine Adlige sein, eine junge Adlige auf der Reise, wobei, was du so weißt, der Adel normal nicht alleine reist. Ihr dürft alle in der Kutsche dürfen mal eine Wahrnehmungsprobe machen. Ich habe auf jeden Fall gewürfelt, ich habe 17. Das heißt, du hast es sehr gut geschafft und dir fällt was auf, das erzähle ich dir auch gleich. Ich habe noch gewürfelt, aber ich bin einfach durch das Schaukeln der Kutsche, das ist der nicht gewöhnt. Der hat nämlich einen 76 gewürfelt. Der ist gerade, erstmal versucht er sich dazu zu konzentrieren, dass er gerade sein Essen hauptsächlich drin will. Da sind wir mit deinem Thema Essen, genau. Ich habe eine 33 gewürfelt. Hast du es auch geschafft, soweit ich mich, ja. Also Negoschka, du hast natürlich ein Auge für sowas, klar. Ja, dein Auge wird quasi magisch von gewissen Dingen angezogen. Dir fällt auf, die Dame ist sehr gepflegt. Mhm. Also scheinbar keine harte Arbeit oder irgendwas in der Art gewöhnt. Sie trägt definitiv wertvollen Schmuck. Noch. Und sie hat so einen, hat auch Gepäck oben auf dem Kutschdach natürlich logischerweise dabei. Da hast du aber natürlich nicht reingucken können. Also es ist einiges an Gepäck. Und sie hat an Bewaffnung kaum was Nennenswertes. Sie hat so ein Dolch in so einer in so einer reich verzierten Scheide. Aber was dir auffällt, sie hat an der Seite, an ihrem Gürtel, so Taschen. Und solche ähnlichen Taschen hast du draußen auch schon bei dem Herrn Feuermaler gesehen. Mhm. Also es sind so Taschen, die man relativ schnell öffnen kann und reingreifen, um was rauszuholen. Das ist dir definitiv aufgefallen. Bonko hat es, glaube ich, noch geschafft, ja. Und du siehst halt, also dir fällt halt auf, das ist eine wunderschöne Frau. Was die hier in der Kutsche macht und noch dazu mit euch, ist hier völlig schleierhaft. Und was dir auffällt, sie ist offensichtlich reich. Also du würdest ganz klar sagen, du hast jetzt nicht so das Auge für die Details, aber du würdest sagen, die ist reich und wahrscheinlich reist ihr auch gerade nach Krakowia, um da irgendwelche anderen Adligen zu besuchen. Mhm. Sie hat noch kein Wort mit euch gesprochen übrigens. Ja. Okay. Sie wirkt auch, das seht ihr an ihrem Gesichtsausdruck, sie gibt sich auch keine Mühe zu verbergen. Seit ihr eingestiegen seid, ist sie ziemlich übel gelaunt offensichtlich. Ja. Und oft verbirgt sie ihr Gesicht aber auch hinter so einem reich verzierten Fächer und fächert sich die Luft zu. Mhm. Ich hole meinen Wasserschlauch so von meinem Gürtel und der ist halt nicht nur mit Wasser gefüllt. Also ich beug mich so ein bisschen in die Mitte der Kutsche, guck mich so in der Runde um. Aufgrund der beengten Verhältnisse möchte mir jetzt vielleicht jemand einen leckeren Schluck trinken. Und damit reiche ich den so rum und versuche den Leuten so ein bisschen anzubieten. Ja, sie guckt dich an, zieht kurz, du siehst nur oberhalb des Fächers, sie hört kurz auf zu fächern. Du siehst ihr, wie eine von ihren Augenbrauen sich so in die Höhe zieht. Sie guckt dich kurz an und sagt dann so, nein, danke. Ah, umso mehr für mich, ne? Ja, natürlich, hier. Ja. Also ich meine, man muss nehmen, was man kriegen kann, ne? Die Zeiten sind ja nicht so einfach. Und ja, ich nehme gern einen Schluck. Ich vertraue dem Fridolin ebenfalls, denn ich habe 10% auf Proben, wenn ich saufe. Also ich gebe erstmal der Negoschka einen guten Schluck und das ist Moonshine. Also das ist selbstbekannt. Ja, das beste Zeug. Negoschka nimmt einen tiefen Schluck, so wie ich das verstanden habe. Ja, das ist ganz ordentlich. Würfel doch mal auf Konstitution, bitte. Das brennt ganz schön im Bauch. Also. Das ist ein ordentliches Zeug. 79, Mist. Ja, er ist besser nicht Scheiße. So viel getrunken. Also du merkst, wie es in dem Bauch ganz schön zum Brennen anfängt. Und ja, gibst den Wasserschlauch, also kannst du aber noch zusammenreißen, logischerweise, ja. Und gibst den Schlauch dann zurück, den Wasserschlauch. Und ich hoffst drauf, dass die Kutschfahrt bald zu Ende ist. Ja, ansonsten ist es egal, weil ich meine, die riechen ja eh ein bisschen und ob dann noch da was dazukommt, ist egal. Ist ein bisschen eklig. Allerdings duftest auch nicht gerade nach Rosen, ja, muss man natürlich dazu sagen. Du bist ja auch, gut, aber Frauen stinken ja nicht, die riechen ja immer nach Rosenduft. Mir ist das egal. Wenn du das sagst, dann ist das so natürlich. So, dann trinkt ja auch der gute Igaret, wollte noch einen Schluck nehmen, nicht wahr? Würfeln? Nee, du musst nicht würfeln. Nein, du hast, also bei solchen Sachen, bei solchen kleinen Dingen des täglichen Lebens, wenn ich weiß, dass du Saufen als Fähigkeit hast, dann weiß ich, dass dich so ein paar Schlucke Schnaps nicht aus den Latschen hauen. Also du könntest das Ding auch leer machen, dann wärst du zwar einigermaßen betrunken, aber es wäre jetzt nicht dramatisch letzten Endes. Leicht lallend beuge ich mich zur schönen Frau und frage sie, wie sie denn heiße. Sie hört wieder auf, sich Luft zu fächeln und du hörst so ein, weißt du, wenn eine tiefe Verzweiflung verkörpert werden könnte durch einen Seufzer, dann würdest du genau das jetzt hören. Also hörst so ein, nimmt den Fächer nach unten, schaut dich an, siehst halt sehr schöne Augen und sagt zu dir, es scheint so, als würde sich dieses Gespräch nicht mehr länger vermeiden lassen. Was ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, durchaus gehofft hatte. Nun, um eurer Neugierde Befriedigung zu verschaffen, mein Name ist Beringa Schleiermacher. Mhm. Und damit hört sie auf zu reden. nimmt ihren Fächer wieder hoch und fächert sich wieder Luft zu. Beringa Schleiermacher, den Namen, den habe ich schon mal gehört. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil ich glaube, dass meine Familie irgendwie bekannt mit ihr ist. Ich weiß noch nicht genau wie, aber der Name ist mir irgendwie im Gedächtnis. Keine Ahnung, wie sich die reichen Leute ansprechen. Gianni, du reitest draußen. Reitest du eigentlich vor oder hinter der Kutsche? Hinter der Kutsche. Ja, es ist natürlich relativ dunkel, weil die Bäume sich auch über den Weg relativ weit zusammen neigen. Du hörst natürlich deutlich besser als die in der Kutsche irgendwelche seltsamen Geräusche aus dem Walddunkel zwischen den Baumreihen. Die Schrei von irgendwelchen vermutlich Kobolde oder irgendwelche Biestmenschen, die da hausen. Und natürlich Tierlaute logischerweise, die auch ganz normal sind und auch nicht zu überhören sind tatsächlich. Aber ansonsten ist eigentlich auf der Straße relativ ruhig und du hast vollstes Vertrauen auch natürlich in die beiden Kutschwächter, die oben auf dem Kutschbocken noch mitsitzen, mit dem Kutscher zusammen, der die Kutsche mit einem ganz guten Tempo vorantreibt. Am letzten Abend habt ihr, letzte Nacht habt ihr übrigens einen verlassenen kleinen Weiler verbracht und euer Kutscher Bernhelm hat euch nur dazu gesagt, dass das wohl der ehemalige Weiler Butzen wäre, der, na, hat er sich so ein bisschen vorgebeugt und die Hand sofort in den Mund genommen, der über eines Tages plötzlich verlassen war. Und keiner weiß genau, wieso. Bis heute nicht. Und dann hat er so ein bisschen gegrinst und hat gemeint, na, und wenn ihr Glück habt, dann kommt ihr heute Nacht noch in den Genuss des Butzenmanns. Ja, und das ist dann auch passiert tatsächlich. Also ist, wie gesagt, nur eine kurze Geschichte noch für zwischendurch. Ihr habt dann nachts nämlich aus dem Wald das Geschrei, Gebrabbel und irgendwelche wilden Flüche von, ja, vermutlich einem Mann gehört. Und Bernheim hat behauptet, es ist wohl ein Geist, einer der ehemaligen Bewohner von Butzen, der in den Ruinen umgeht. Ihr habt das aber nicht weiter nachverfolgt, weil es dumm gewesen wäre, nachts in den Wald zu gehen, logischerweise. So, zurück in die Kutsche, nach diesem kleinen Intermezzo. Ich beuge mich zur wunderschönen Beringa vor und frage sie, oder sage zu ihr, werte Frau, letzte Nacht verweilten wir am Weiler Butzen und haben den Butzenmann, sind dem Butzenmann beinahe begegnet. Darf ich mich in ihre Dienste stellen als Leibwächter? Und da ich ja bemerkt habe, dass sie gar keine dabei haben und eine so schöne, adelige Frau wie sie sicherlich einen Leibwächter benötigt, ich würde dies anbieten, mache diese Dienste jedoch nur mit Bezahlung im Voraus. mach doch mal eine Probe auf. Was nehmen wir denn da am besten? Auf Persönlichkeit? Hast du Charme oder sowas? Nee, hast du wahrscheinlich nicht, ne? Persönlichkeit ist 42 bei mir und ich habe aber keine. Ich habe getrunken und hätte dadurch wahrscheinlich 10% mehr auf Proben, oder? Das steht ja da. Ja, genau, aber das ist Konstitution. Aber nur auf Proben, um negativ aufzufallen. Oh. Also tatsächlich lächelt sie zum ersten Mal, aber es ist so ein ganz suffisantes Lächeln, also richtig so, ne, wenn man so die, nur so die Mundwinkel so seitlich hochzieht und so vorgibt, als ob man quasi amüsiert ist, ne? Also so ein zynisches Grinsen eher. Und sie guckt sich so seitlich so um und guckt dich an und sagt, seht ihr irgendwelche Leute, die mich bewachen? Ja, deswegen habe ich es ja angeboten, schöne Frau. Wenn ihr keine Leute seht, die mich bewachen, werter Herr, geht doch einfach davon aus, dass es nicht notwendig ist, mich zu bewachen. Ah, okay. Also Fridolin hört sich diesen Schaumschläger da an und nimmt noch einen dicken Schluck aus seiner Hand. Das wäre auch meine Idee gewesen. Also der Igaret hat einen ganz schönen Zug am Leib, der ist schon deutlich leerer geworden, also brauchst dringend wieder Schnaps. Was? Ja, der. Also. Das führt bei mir eher zu so einem leicht säuerlichen Blick auf den Egerit so. Und ihr hättet, aufgrund der Gastfreundschaft, hättet ihr mir ruhig etwas übrig lassen können. Ihr kommt, ihr seht, also alle merkt es, also Gianni, du merkst es zuerst, vor euch weitet sich der Wald. Es wird deutlich heller, als die Bäume hinter euch zurückweichen. Ihr kommt auf eine leichte Anhöhe raus und seht von dort aus das von eurem Kutscher Bernhelm schon angekündigtes vorläufiges Reiseziel, nämlich das kleine Dorf Schnutenbach. Ich weiß nicht, Dani, du siehst es auf jeden Fall, weil du hältst dein Pferd wahrscheinlich neben der Kutsche kurz an und guckst nach unten. Also der Kutscher hält tatsächlich kurz an, die Pferde, auch um sich ein Bild wahrscheinlich über die Umgebung erstmal zu verschaffen. Wer aus der Kutsche rausgucken will, sagt kurz Bescheid, der sieht nämlich auch das, was ich jetzt beschreibe. Wie gesagt, die Kutsche hält an tatsächlich und es ist deutlich heller geworden in der Kutsche, also ihr müsst den Wald hinter euch gelassen haben. Und die in die Richtung gucken, sehen Folgendes. Also es ist die Ansiedlung, die Schnutenbach darstellt, macht tatsächlich nicht sehr viel her. Ist jetzt nicht so klein, wie ihr erwartet hattet. Vielleicht mit allen Gebäuden insgesamt vielleicht 40 Häusern, also für so eine abgelegene, für so ein abgelegenes Dorf doch relativ groß hier ja, also es ist ja hier, muss man salopp zu sagen, am Arsch der Welt. Also viele andere Dörfer oder Ansiedlungen gibt es nicht mehr, bis zur Grenze nach Krakowia. Und vor allem das Dorf wirkt noch viel kleiner, weil ihr jetzt zum ersten Mal so richtig einen Blick habt auf das, wirklich, also ihr habt Geschichten gehört, aber es wird dem einfach nicht gerecht. Hinter Schnutenbach erhebt sich ein riesiger Gebirgszug mit schneebedeckten Gipfeln, der das Dorf wirklich absolut zwergenhaft erscheinen lässt. Ja, sogar der Wald, der teilweise wirklich riesige Bäume beherbergt, schrumpft beim Anblick dieses Gebirgszugs förmlich in sich zusammen. Und ihr wisst ja auch natürlich alle, dass hinter dem Riesenjochgebirge die östliche Ödnis liegt und die Schradlande. Und zum Glück gibt es das Gebirge, denn das hält das meiste Übel, was angeblich aus dieser Gegend kommt, ja vom Königreich fern. Ja, und Bernhelm schnalzt dann wieder mit der Zunge und die Kutsche setzt sich wieder rumpelnd in Bewegung. Ihr fahrt über eine grob verfugte Steinbrücke. Hängt denn jemand seinen Kopf aus der Kutsche, um das sich auch anzuschauen? Ja, natürlich. Also ich wollte schon sagen, ich nehme einen guten Zug. So. Ja, das ist ein Landstrich nach meinem Geschmack. Also sobald ich sehe, dass da jemand seinen Kopf aus der Kutsche hängt, lege ich sofort mit so einem Schwall belehrender, unwichtiger Informationen los. Das da vorne in dem Tal, das ist Schnutenbach, unweit der Schnute natürlich, des bekannten Flusses. Und das dahinter, was ihr da seht, mein werter schmutziger Mann, das ist das Riesenjochgebirge, hinter dem sich unter anderem die Schradlande verbergen. Natürlich schützt uns das Schwör, bla bla bla bla bla bla bla bla. Also während er das sagt, ich gucke ihn an und halte den Blick einfach auf ihn so. Läuft dir ein Speichelfaden aus dem Mund währenddessen? Kein Speichelfaden aus dem Mund, aber die Lust nach Alkohol wird auf einmal sehr, sehr stark. Ja. Na gut, du weißt, dass es da auf jeden Fall eine Gaststätte gibt in dem Dorf. Ne? Also das auf jeden Fall. Und es gibt ja auch eine Kutschstation, denn da kommt die Kutsche unter, das wisst ihr. Und da wird es mit Sicherheit was zu trinken und was zu essen geben. Essen wäre gut. Also mit so einem Seufzer lasse ich mich wieder zurück in die Kutsche. Leiten und schließt die Augen und versucht so ein bisschen diesen Kopfschmerz, der langsam nach vorne dringt, zu ignorieren. Ich habe ja Felle und sowas dabei und alles Mögliche. Ja. Das trage ich ja wahrscheinlich nicht alles hier in der Kutsche. Habe ich das irgendwie in so einer Rolle oder einem Rucksack oben auf der Kutsche liegen? Oder? Du kannst es mit Lederriemen zusammenrollen und trägst es normalerweise auf den Rücken einfach mit Lederriemen festgebunden oder hast du einfach oben auf der Kutsche festgezurrt, das ist kein Problem. Ja. Ich habe mir gedacht, ich habe das auf der Kutsche festgezurrt, weil ich will die Felle verkaufen. Das kannst du machen und es geht auch, du kannst es oben auf der Kutsche festzurren, da hat Bernhelm kein Problem damit. Ja. Gut. Sie guckt auch so aus der Kutsche raus und in Richtung Dorf, wo du sie natürlich siehst, Gianni. Du hast sie natürlich vorher auch schon mal gesehen, zumindest beim Ein- und Aussteigen. Mhm. Und dir ist natürlich klar, dass die Sachen, die sie bei sich trägt, ziemlich offensichtlich für jemanden deiner Kunst, dass sie wohl aus dem magischen Gewerbe irgendwie stammen muss. Ja. Weil diese Taschen, die sie hat, sind die typischen Taschen, um schnell an Zauberspruch-Ingredienzien heranzukommen und ähnliche Dinge mehr. Sehe ich denn noch vielleicht ein Siegel oder ähnliches, das mir eine Akademie verrät oder so? Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Da gäbe es jetzt einen Bonus auf Adlerauge, falls du das hast. Genau, ich habe eine 37 gewürfelt, eine Wahrnehmung von 38, knapp geschafft. Mhm. Dann bist du dir relativ sicher, dass sie kein Siegel und kein Emblem von einer Magierakademie trägt. Also normalerweise trägt man das ja offen, man ist ja stolz drauf, dass man bei der und der Akademie gelehrt hat oder lehrt. Aber sie trägt es zumindest nicht offen. Also könnte es jetzt nicht sagen, aus welcher Akademie sie stammt. Mhm. Also vom Geruch überwältigt und vom Gestank klopfe ich so nach oben, da wo der Kutsche ist, um den zu bedeuten, bam, bam, bam, bam, bam. Dann genau das passiert, es klopft und Gianni, du siehst, dass Bernhelm nur kurz die Schultern zuckt und weiterfährt einfach, ne? Völlig unbeeindruckt von irgendwelchen Geklopfe. So, ihr fahrt jetzt auf der Brücke über die Schnute. Die Schnute ist an der Stelle relativ tief und relativ breit. Also Schnute ist ja der Fluss, es ist kein Bach tatsächlich, sondern es ist eher ein Fluss, der dem Dorf wohl auch den Namen gegeben hat. Und ihr hört jetzt auch schon ganz deutlich die typischen Geräusche, die ihr so vermisst habt schon, seit ihr in dem Rasthaus Rotbarts Rast zuletzt untergekommen wart vor dem Weißenwald, und hört halt Gelächter, Gespräche, das Gackern von Hühnern, Kühe muhen vor sich hin, ihr hört das Meckern von Ziegen und hört und seht, wie auf den Feldern gearbeitet wird, wie auf der Schnute gefischt wird, und sind also einige Leute auf der Straße unterwegs. Und Gianni, du darfst mal eine Wahrnehmungsprobe machen, wieder plus 10% für Adlerauge oder plus 10% für Wachsamkeit. Weit verhauen. Du siehst die Schnute vor sich hin plätschern und genießt das Sonnenlicht, das erste Sonnenlicht, das wärmende Sonnenlicht des Frühlings auf deinem Gesicht und das Spiel der Sonnenstrahlen auf dem plätschernden Wasser, und folgst dann der Kutsche weiter auf den Dorfplatz. Der Dorfplatz ist relativ einfach zu erkennen, weil es ist der einzige größere Platz, den es hier gibt. In der Mitte steht mit so einem Holzdach überdachter Brunnen mit... Fridolin wirft einen Blick raus. Ah, Stadtluft. In der Tat, ja, das ist wirklich eine riesige Metropole für dich, mehr oder weniger. Also, du kennst halt mehr so, wo du öfter bist, Einödhöfe und so ganz kleine Weiler. Aber so ein Riesendorf hier, das ist ja schon, also fast eine Stadt, mehr oder weniger. Na. Für dich ist es eine Stadt. Es ist anscheinend auch gerade Markttag, denn auf diesem Dorfplatz stehen auch einige so primitive Holzstände und Holztische, die anscheinend angetragen worden sind, mit Körben drauf, mit Fisch und teilweise Obst, was ihr halt so als auf den ersten Blick seht. Mhm. Hier ist es tatsächlich relativ laut, also ihr hört, die Leute unterhalten sich, einige gucken euch natürlich jetzt auch an, als die Kutsche da anhält. Ihr hört auch so ein paar Kinder, die zur Kutsche gerannt kommen und da mehr oder weniger außen rumrennen. Bernheim klopft nach unten, steigt vom Kutschbock ab, öffnet die Tür auf der Seite, wo die Frau Schleiermacher sitzt, und bietet ihr quasi die Hand so an, damit sie da sich festhalten kann, und sie steigt recht agil, ohne die Hand anzunehmen natürlich, aus der Kutsche aus. Nickt ihm kurz zu und verschwindet dann in so einem Gebäude, also mehr oder weniger ein paar Meter von dem Platz entfernt, wo die Kutsche angehalten hat. Also ohne noch einen Blick auf euch, traurige Truppe oder die Kutsche oder sonst irgendjemand zu werfen. Mich interessiert es, wo die Frau hingeht, weil ich will ja wissen, woher ich sie kenne. Und vielleicht ergibt sich unter vier Augen ein Gespräch, aber ich muss zuerst meinen Magen auffüllen, weil nach dem ganzen Alkohol braucht es jetzt ein bisschen eine Unterlage. Deswegen will ich lieber mal gucken, was es da an den Marktständen für Sachen gibt und wie ich mir die am besten organisieren kann. Als du aussteigst, also als Negoschka aussteigt, siehst du schon drei Leute, die sehr zielstrebig auf euch zukommen. Zwei junge Männer und eine Frau. Die Männer sind mit relativ, also unverzierten, relativ einfachen Lederrüstungen bekleidet, Tuniken, haben einen leichten Überwurf drüber, tragen Speere und an der Seite Äxte. Und die Frau ist ähnlich gekleidet, aber hat einen Bogen, und den sie so an der Seite trägt, und halt eine Hand ruht so, ne, die hat den Köcher, so einen Seitenköcher, und eine Hand ruht so wie zufällig auf den Pfeilschäften des Köchers. Und einer von den jungen Männern tritt vor, stellt sich vor dich hin und sagt, willkommen. Wir sind angehalten, alle Neuankömmlinge, kurz nach dem Zweck ihres Hierseins zu befragen. Ich würde ganz gern das jetzt direkt erledigen, wenn das angemessen ist, gute Frau. Wer seid ihr und was ist euer Begehr in Schnutenbach? Also ich bin nur auf der Durchreise, denn ich möchte ja nach Krakowia. Und ja, vielleicht können Sie mich hier, also ich bin Negoschka Gassenschleifer, das muss ich natürlich dazu sagen. Und ja, ich erwarte nicht, dass man mich hier kennt natürlich, aber es wäre doch sehr nett, wenn man mir jetzt Geleit gäbe, meinen Magen zu stärken. Er guckt dich ein bisschen perplex an, weil er nicht so recht weiß, wie er schüttelt so ein bisschen den Kopf, so ein bisschen, schaut zu seinen Kollegen so ein bisschen an. Er zuckt die Schultern, macht aber erstmal keine Anstalten, sich von Ort und Stelle zu bewegen. Ne? Und der sagt so, bitte wartet kurz, bis wir eure Begleiter kontrolliert haben. Du siehst aber tatsächlich, die Frau Schleiermacher, es gibt also am Dorfplatz, die meisten Gebäude hier sind einstöckig. Das sind teilweise Steinbauten, aber teilweise auch mehr oder weniger so Blockhäuser. Es sind noch ein paar relativ windschiefe Hütten dabei, wo du nicht unbedingt drin hausen möchtest. Aber hier am Dorfplatz gibt es tatsächlich eine Handvoll zweistöckige Gebäude. Eins davon ist im Erdgeschoss gemauert und der erste Stock ist aus Holz errichtet. Und da drin ist die Frau Schleiermacher verschwunden. Das wirkt auch relativ, also vornehm kann man nicht sagen, aber es wirkt auf jeden Fall solide gebaut und auch relativ gepflegt. Also das, was dir auch noch auf den ersten Blick auffällt, ist anscheinend noch ein kleiner Tempel da am Dorfplatz. Und was du auch noch merkst, weil man kann es nicht übersehen bzw. überhören, gegenüber vom Dorfplatz, über der Straße, ist anscheinend eine Schmiede, weil du hörst von da ganz klar das eindeutige Hämmern von einem Schmiedehammer. Also wenn du hinguckst, siehst du auch da Feuer und so weiter und eine offene Schmiedewerkstatt, wo jemand anscheinend gerade arbeitet. Und du siehst halt auch, wie gesagt, einige Kinder, die um euch, also jetzt erstmal um dich und die Kutsche rumrennen und die Vordersten glotzen dich halt mehr oder weniger recht unverhohlen an. Also du hast so ein bisschen den Eindruck, es gibt nicht so arg oft Besuch hier und die scheinen wohl recht neugierig zu sein und glotzen dich halt jetzt erstmal so neugierig an. Genau, wer steigt denn als nächstes aus? Ich bin ja schon rausgetorkelt. Dann kommt er auch zu dir, beziehungsweise du kommst zu ihm und er fragt dich eben, was ist euer Begehr hier in Schnutenbach? Und wohin wollt ihr? Mein Name ist Egerit Kaltenstahl und ich bin unterwegs nach Krakowia, um dort meine Dienste als Leibwächter anzubieten. Ich suche nur ein wohliges Plätzchen, um mich ausruhen zu dürfen. Ja, daran soll es nicht scheitern, würde ich mal sagen. Wer sind denn eure Gefährten? Und guck dich an, Shani. HGH Feuermaler. Und dann schüttle ich so leicht den Kopf. Du, als ob er wissen müsste, wer du bist, ne? So nach dem Motto, ja. Ja, ja, guck dich an. Du bist natürlich deutlich besser angezogen als die anderen. Trotz der Reisegewänder siehst du aus wie ein Mann von Stand, sozusagen. Und er guck dich an. Du merkst, wie es in seinem Kopf so arbeitet. Und er überlegt, ob er dich irgendwie schon mal hier warst, ob er dich irgendwie kennen müsste. Aber er merkt, ne, du siehst, also er deutet sogar eine leichte Verneigung vor dir an und sagt so, aha, wahrscheinlich, weil er nicht weiß, was er sonst sagen soll. Und Fridolin, wie sieht's mit dir aus? Ich habe es jetzt endlich geschafft, nach langem Nesteln mein Bündel vom Dach der Kutsche runterzuholen. Stell mich dann zu den Schonbaum Fridolin bin ich. Fälle will ich hier verkaufen, will ich loswerden. Und es trifft sich ja ganz gut, dass ihr hier einen Markt habt, wo ich vielleicht das eine oder andere loswerden könnte. Habt ihr schon mal so einen kapitalen Hirsch gesehen? Und lüftet dabei so dieses Bündel. Man sieht es von dem Fell jetzt nicht so viel, weil das noch zusammengerollt ist, aber er guckt es sich an und meint so, ja, ich denke, ihr werdet hier auf jeden Fall loswerden, könnte ich mir vorstellen. Das will ich meinen. Ja. Er guckt euch dann alles so an, schaut dann kurz zum Kutscher Bannhelm. Bannhelm nickt ihm kurz zu und ihr geht mal davon aus, das ist ein Dorfmilizionär, weil er sieht nicht aus wie ein Soldat, aber es ist anscheinend irgendeine Art von Schutztruppe irgendwie, die hier ihren Dienst tut. Und er sagt, entschuldigt bitte die Fragerei, aber in letzter Zeit ist Markus Stillmacher wieder zugange und überfällt die Höfe rings ums Dorf und ist auch ab und zu schon hier immer wieder mal eingedrungen und hat versucht, Beute zu machen. Deswegen sind wir angehalten, alle Neuankömmlinge zu befragen, was sie hier wollen. Und natürlich zu sehen, dass sie keine üblen Gesellen sind und guckt vor allem den Igaret so ein bisschen abschätzig an. Das ist ja fürchterlich. Wo hat er denn sein Lager? Er guckt dich an, grinst und sagt, Guter Herr, wenn wir wüssten, wo sein Lager ist, dann hätten wir natürlich schon lange ausgehoben. Hm. Und er und seine zwei Kollegen, beziehungsweise Kolleginnen und Kollegen, lachen so ein bisschen. Ich fühle mich daraufhin etwas peinlich berührt und gehe mit Negoschka und Fridolin ebenfalls ins Wirtshaus, um etwas zu essen. Kopfschüttelnd folge ich dem Haus. Ja, er betritt jetzt das Gasthaus. Er kommt halt in die Gaststube, in den Gastraum rein. Der ist relativ groß und scheint eigentlich fast das ganze untere Stockwerk einzunehmen. Hinten führt eine Treppe nach oben, eine Holztreppe, und es gibt zwei Türen. Eine davon steht offen und führt anscheinend in die Küche. Da seht ihr auch jemanden drin rumlaufen. Es ist jetzt von der Uhrzeit her kurz nach Mittag. Das heißt, der Schankraum ist eigentlich so gut wie leer. Wie in allen Dörfern, wo ihr bisher wart, oder auch in Städten, ihr wisst, dass die meisten Dörfler und Einwohner frühestens kurz vor Sonnenuntergang, wenn überhaupt, die Schankräume aufsuchen, weil sie natürlich tagsüber mit Arbeiten beschäftigt sind. Mhm. Und deswegen, ihr seht eigentlich nur jemanden in der Küche rumlaufen, eine ältere Frau, einen hageren Mann, der schon seine besten Jahre hinter sich hat, so ein recht schütteres Haar noch auf dem Kopf hat, also fast schon eine Glatze. Nur an der Seite fallen noch so, es sind wahrscheinlich lockige Haare, die aber so ein bisschen fettig sind, fallen ihm über die Ohren. Und was aber natürlich auf jeden Fall unserem Herrn Egeret wieder gefallen dürfte, ist, dass als ihr eintritt, sofort eine blond gelockte junge Frau auf euch zusteuert und euch recht freundlich anlächelt. Ja, kann man schon so sagen. Guten Tag, was darf es denn sein? Deutet so auf so einen Tisch. Alle Tische sind leer, insofern habt ihr die freie Auswahl. Ich bin sprachlos vorerst und erhole mich noch ein bisschen von meinem Rausch und frage die junge Frau, was sie uns denn empfehlen würde. Sie überlegt so kurz und meint dann, nach was steht euch denn der Sinn? Wir könnten euch, schaut euch so ein bisschen, also tatsächlich, der ist nur ein kurzer Blick, aber ihr denkt, sie schätzt kurz eure finanziellen Möglichkeiten ab und meint dann, wir könnten euch, könnt ihr euch einen Topf aus der Küche holen mit dunklem Brot oder wir könnten euch auch einen Auflauf machen, wenn ihr wünscht. Macht sie so mit so einem kurzen Seitenblick auf Gianni. Und ein Stück Käse dazu und ein Glas Wein. Selbstverständlich. Apfelwein? Wir haben hervorragenden Apfelwein. Ist das ein Lokaler also, ja? Ja. Na gut, meine Begleiter sollen doch auch gerne einen von diesen lokalen Apfelweinen probieren. Guter Kaltgebrannter, wenn mir recht. Dann bestelle ich ein normales Bier. Wollt ihr ein Bier oder ein Agrimara Dunkles? Tatsächlich ein Dunkles. Gut, dann bringe ich euch ein Agrimara Dunkles. Herzlichen Dank. Die junge Frau verschwindet in der Küche. Es gibt so ein bisschen Gelächter, weil man sich da anscheinend einen lustigen Schwank erzählt. Und nach einiger Zeit kommt sie wieder und bringt euch erstmal eure Getränke. Das Agrimara Dunkle in so einem großen Steinkrug und den Wein halt in so einem, auch in einem Krug. Aber dazu gibt es tatsächlich recht grob gebrannte Gläser. Ich sage dann, das Essen kommt gleich und macht sich dann wieder auf den Weg. Und erstmal, ihr seht, es ist nichts, wirklich nichts los hier in der Schankstube. Ihr hört natürlich von draußen quasi das pralle Leben. Die Fenster sind teilweise offen, weil jetzt, nachdem das Wetter draußen schön ist, warum sollte man es auch zulassen? Kommt ein bisschen Luft rein und auch ein bisschen Leben. Und was euch aber auffällt, wenn ihr mal auf Wahrnehmung würfeln wollt, plus 10% für Adlerauge und plus 10% für Wachsamkeit. Ich habe 52, habe aber Wahrnehmung 43 und habe Wachsamkeit 10%. Also dann hast du es ja geschafft, oder? Ich habe knapp drüber geschossen mit 58. Ich habe 90, also der Alkohol vom Fridolin scheint ordentlich meine Wahrnehmung verschleiert zu haben. Kann passieren, ihr seid halt auch abgelenkt, es gibt was zu trinken. Endlich, ihr sitzt mal wieder auf einem Stuhl, der sich nicht bewegt. Und euch fällt auch eine Last von den Schultern, weil ihr seid aus dem Wald raus, ja. Und das ist, nachdem was ihr habt zwar keine schlimmen Zwischenfälle gehabt, zum Glück, aber ihr wisst halt, jetzt können euch nicht nachts irgendwelche Kobolde abstechen oder ihr Biestmenschen entführen und für irgendwelche ihren dunklen Götzen opfern oder noch Schlimmeres. Und weil ihr kennt alle Geschichten über den Weißen Wald, also jeder kennt natürlich eine andere, weil es gibt unzählige. Ihr wisst nicht, wie viele davon der Wahrheit entsprechen, aber es gibt genug, dass ihr sicher seid, es gibt auch genügend, die genau so sich zugetragen haben. Okay. Ich rufe die Kellner, also man sagt ja nicht Kellnerin, die Bedienung noch einmal, die blonde Frau. Ja. Und frage sie, gute Frau, erzählt man sich hier irgendwelche Gerüchte von gefährlichen Geschichten, die sich zugetragen haben, wo ich ihr gegebenenfalls helfen könnte? Sie lächelt dich an, ja, schützt sich so auf den Tisch ab und beugt sich dabei so ein bisschen vornüber und sagt zu dir, naja, also dieser Markus Stillmacher, der ist wohl gerade wieder ziemlich umtriebig. Also ich kriege ja hier jetzt nicht wirklich was davon mit, aber die Dorfmiliz hat uns gewarnt, dass wir auf der Hut sein sollen, wenn wir draußen unterwegs sind. Was war denn das letzte Ereignis, wenn sie schon von umtriebig spricht? Na, er hat ich habe auch nur Geschichten gehört, aber er hat einen fahrenden Händler überfallen, zusammen mit seiner Bande natürlich, die sich irgendwo im Wald herumtreibt. In welche Richtung soll er geflüchtet sein? Oh, das weiß ich nicht. Da müsstet ihr die Dorfmiliz fragen. Also, nun, guckt so ein bisschen versonnen nach draußen, zum Fenster raus und meint so, der Weißenwald ist so groß. Da kann man sich überall verstecken, wenn man denn so dumm ist, sich da reinzubegeben, natürlich. Ja. Aber immer noch besser das als der Strick, würde ich mal sagen. Mhm. Fridolin sagt, der muss ja mit allen Wassern gewaschen sein, wenn er sich da im Wald rumtreibt. Und wie gesagt, kriegt halt von draußen mit, dass da Gespräche sind und zwischendurch mal Gelächter. Dann bellt mal wieder ein Hund und seht dann so einen, irgendwann nach einiger Zeit, dass sich über das Mauerstück, wo das Fenster quasi anfängt, sich so ein wirrer Haarschopf schiebt und dann anscheinend ein kleinwüchsiger, so mehr oder weniger euch da anstarrt, während ihr beim Essen seid. Ich spreche ihn an, was er denn möchte. Er verschwindet. Oh. Einfaches, neugieriges Volk. Ich schulter mein Bündel und gehe mal nach draußen und suche diese Gestalten vom Anfang, diese, die so nach Miliz aussahen. Ja, da musst du nicht lang gucken. Du siehst halt irgendwann, es sind zwar andere als vorher, aber du siehst wieder so einen Dreiertrupp. So ein bisschen vom Dorfplatz entfernt durch diese Nebenstraßen in Anführungszeichen patrouillieren und die gucken meistens so in die Umgebung. Ich muss dazu sagen, also die Schnute fließt ja quasi fast direkt durchs Dorf und es gibt diesen Dorfplatz, dann gibt es einen Dorfanger, das ist eine relativ große Wiese, die also freie Sicht bietet. Aber das Dorf selbst ist natürlich von allen Seiten vom Weißen Wald umringt. Das heißt, es gibt den Dorfanger, dann gibt es ein paar Felder, dann siehst du noch in einiger Entfernung so ein größeres Anwesen mit einer Pferdeweide. Ansonsten siehst du aber, irgendwann ist auf allen ringsum, irgendwann fängt so eine dichte Baumreihe an und in die Baumreihe kannst du halt keinen Meter reingucken. Das ist wie so eine, wenn du jetzt hier aus dem Sonnenlicht auf diese Wald Begrenzung schaust, ist wie eine Mauer. Ja, da siehst du eigentlich, ja, es könnte genauso gut eine schwarz gestrichene Steinmauer sein. So extrem ist da der Übergang von dem Sonnenlicht, wenn du versuchst, in den Wald reinzugucken. Also den Dorfanger merke ich mir mal als potenziellen Schlafplatz für die Nacht. Der Dorfanger ist also wie gesagt, vom Dorfplatz nicht allzu weit entfernt. Das ist anscheinend so eine Art Versammlungsplatz, der halt momentan nicht genutzt wird. Da ist eine größere Wiese mit relativ hohem Gras. Wenn ich einen von diesen Milizgestalten, Milizgesellen sehe, dann gehe ich mal zu denen hin, blende zu denen hin und schaut die so beiläufig an. Ihr werdet mir doch sicher sagen können, wo ich hier einen guten Lederer finde. Natürlich. Gertras ist das. Ah, sehr gut, sehr gut. Und wo finde ich diesen Gesellen? Einer zeigt so die Straße in Anführungszeichen entlang zu so einem ziemlich separat stehenden Haus. Und er guckt aber so auf deine Felle und sagt, aber wenn ihr das verkaufen wollt, dann wäre es wahrscheinlich besser, jemand anders zu fragen, wenn Piatas hat selbst genug Felle. Gut, deswegen macht der liebe Fridolin jetzt mal einen Wahrnehmungstest und kriegt plus 10% für Adlerauge. Nö. Ich hab dich vorgewarnt. Ich bin der schlechteste Würfler, den es gibt. Ja, ist kein Problem. Du bist immer noch auf der Suche nach einem Abnehmer für deine Felle und siehst halt, als du wieder Richtung Dorfplatz zurückgehst, relativ unvermittelt fällt dir auf, dass einige Dorfbewohner auf dem Dorfplatz an dir vorbeischauen, Richtung Dorfanger. Und das kannst du nicht mehr übersehen letzten Endes und guckst in die Richtung und siehst aus dem, über den Dorfanger rennt jemand, eine einsame Gestalt, in Richtung auf den Dorfplatz zu. Und kommt rasch näher. Guck mir den mal genau an. Wirkt der irgendwie wie ein, als wäre das ein Dörfler oder wie läuft der? Ist das eher so ein, ui, ich bin zu spät laufen oder ein... Er torkelt, er scheint ziemlich erschöpft zu sein, fällt dir auf. Er ist auch, also als er näher kommt, kannst du sehen, er hat Striemen an den, also er hat so eine ganz einfache Hose an, die aber unten ab, eigentlich ab den Knien zerfetzt ist und wo es noch so ein Fetzen an ihm dranhängt. Er ist barfuß und seine Füße sind mit Blut überströmt. Das heißt, du siehst kannst sehen, das sind anscheinend Schnitte oder wahrscheinlich vom Laufen durch den Wald. Auch seine Kleidung ist ziemlich zerfetzt, aber jetzt nicht von Waffen oder so, würdest du sagen, sondern weil er halt wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben ist an Dornen oder Ästen und dann halt teilweise dann die Kleidung eingerissen ist. Ist ein jüngerer Kerl, vielleicht so auf den ersten Blick ganz grob geschätzt zwischen 15 und 20 Jahre, würdest du mal schätzen. Und er läuft direkt auf den Dorfplatz, bleibt dann da stehen, stützt quasi die Arme so auf seine Knie, schnauft schwer und siehst auch schon, dass er Schwierigkeiten hat, überhaupt auf den Beinen zu bleiben. Also während das Ganze passiert, gehe ich so gleichzeitig Richtung Gasthaus und wenn ich so auf Höhe von diesem Fenster bin, wo die Gruppe sich so niedergelassen hat, mache ich so mit so zwei Fingern so ein ich kann so nicht pfeifen, aber ist vielleicht auch besser ich gehe so mal davon aus, dass Fridolin das kann. Ja. Wir eilen alle heraus in Richtung des Pfiffes. Also ich zumindest. Stimmt. Ihr geht raus und Negoschka guckt aus dem Fenster raus und ihr seht halt alle diesen jungen Mann, der jetzt angefangen hat, zu ein paar Dörflern zu gehen und wild gestikuliert und relativ laut auf die einspricht und dann in eins von den Gebäuden mehr oder weniger gebracht wird, so halb geschoben, halb gestützt. Und in dem Gebäude dann verschwindet und einige Dorfbewohner bleiben halt vor dem Gebäude stehen. Und ist auch zweistöckig übrigens, ist komplett aus Stein gebaut. Und einige Dorfbewohner bleiben vor dem Gebäude stehen und fangen jetzt an, wild sich zu unterhalten, zu diskutieren, aufschütteln. Also es ist kein Tumult, aber es ist schon so ein kleiner Aufruhr da mehr oder weniger entstanden. Ich frage die Gruppe, ob wir ihm folgen sollten und das Gebäude betreten möchten. Ich weiß es nicht. Wenn wir uns in die Sachen viel zu sehr einmischen, könnten die Leute auf dumme Gedanken kommen. Dann würde ich diesen Schritt alleine gerne wagen. Ich denke, ich komme mit. Ich betrete das Gebäude. Ich würde mich zu dieser Gruppe begeben, die sich davor versammelt hat, und mal so zuhören, was die so quatschen. Ja, du hörst, stehst ja nicht direkt an, du hörst so Gesprächsfetzen. Jetzt irgendwie, kann das sein? Nein, das glaube ich nicht. Aber was ist denn eigentlich mit dem Fürsten? Ja, ich habe gehört, der wäre gestorben. Ja, aber wer ist dann da jetzt, wer herrscht dann über den Landstrich? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, aber der kann noch nicht so weit gelaufen sein. Also sowas in die Richtung geht es, ja. Das Gebäude stellt sich relativ schnell, als ihr reingeht, kommt euch nämlich eine hagere, aber recht, also ihr seht, sie hat eine Lederrüstung an, also ein Ledertorso aus gehärtetem Leder, Arm- und Beinschienen, drunter natürlich eine Tunika und so eine Art Kampfrock. Hat eine Augenklappe und ihr seht auch, dass unter der Augenklappe eine gewaltig große Narbe sich von ihrer Stirn über das nicht sichtbare, vermutlich zerstörte Auge bis tief in ihre Wange gräbt. Und als ihr da quasi eintretet, seht ihr den jungen Burschen, der in das Gebäude gegangen ist, und ihr stehen und einen so etwas verschüchterten, verhärmt wirkenden kleines Männchen mit so einer Haube auf, ein paar Büchern unterm Arm. Der steht auch mit dabei und dieser Bursche gibt gerade einen riesigen Redeschwall von sich und zieht auch schon so ein bisschen quasi an den Klamotten von der Frau und sagt dazu, ihr müsst uns helfen, ihr müsst uns helfen. Und sie guckt ihn halt so ein bisschen, sie scheint nicht ganz überzeugt zu sein von dem, was er da erzählt. Er steht in so einem Korridor, ne? Sieht hinten, führt eine Treppe nach oben, rechts und links gehen ein paar Türen ab, da ist aber, die sind teilweise zu. Und das ist mal der erste Anblick, der sich euch da bietet. Ich biete meine Dienste bezüglich der Hilfe gerne an. Daraufhin gucken dich alle kurz, weil du aus dem Nichts mehr oder weniger aufgetaucht bist, gucken dich alle erstmal verdutzt an. Und die einäugige Frau sagt: Wer seid ihr denn? Ich bin Egeret Kaltenstahl, Leibwächter aus dem Dusterwalde. Aha, gut. Tut mir leid, ich habe euch noch nie hier gesehen. Ich bin Leonora. Ich befehlige die Dorfmiliz hier in diesem kleinen idyllischen Örtchen. Ja, wenn ihr helfen könnt, bitte. Ich habe keine Leute übrig, die sich um die Angelegenheit kümmern können. Wenn der verdammte Wegelagerer Stillmacher hier einen größeren Angriff plant und wir wissen, er beobachtet das Dorf und ich meine Milizionäre da wegschicke, dann könnte es uns übel ergehen. Sie macht eine von den Türen auf, das ist so eine kleine Schreibstube. Und sagt da, ihr könnt euch da hinsetzen, dann könnt ihr alles weiter klären und deutet so quasi auf die Stühle, die da stehen. Ich gehe hin und setze mich auf einen der Stühle. Ja, der junge Bursche, der setzt sich nicht hin. Ne? Ihr seht ihn jetzt aus der Nähe, er wirkt wirklich sehr, sehr abgehetzt. Komplett zerschlissene Kleidung, auch mit Blut befleckt, also wo er wirklich anscheinend sich das Unterholz geschlagen hat. Füße seht ihr auch, die sind definitiv von Steinen, Wurzeln und Unterholz komplett verkratzt und zerstochen. Also ich spreche den Jungen erstmal an, was denn eigentlich passiert ist. Ja, er wirkt, wie gesagt, total unruhig und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich komme aus Bitterwasser und zeigt so quasi grob aus dem Fenster, also tatsächlich nicht in die Richtung, aus der er gekommen ist, aber ich komme aus Bitterwasser und wir sind überfallen worden. Wir sind dieser Mann, der wird uns noch alle umbringen. Schildert uns bitte genau den Vorfall und ganz ruhig, atmet erstmal tief durch und schildert uns die genauen Details des Vorfalls. Die Leonora ist übrigens im Türrahmen stehen geblieben, ja, hat sich so gegen die Tür so gelehnt und hört quasi mit zu. Und der junge Bursche stellt sich mit Dieter Dreckspatz vor und sagt, Ich bin Hütejunge in Bitterwasser und Wisst ihr, im Bitterwasser gab es früher einen Fürsten. Also Bitterwasser ist da an der Grenze zu Mausen und 4-5 Tage von hier weg. Und wisst ihr, früher hatten wir einen Fürsten, der hat da gewohnt und hat uns auch beschützt. Aber er ist gestorben, es gab wohl keine Nachkommen. Also wir haben da uns nichts dabei gedacht, weil wir mussten auch keine Abgaben mehr entrichten. Das war jetzt also nicht so dramatisch. Aber eines Tages, vor einiger Zeit, kam dieser furchtbare Mann mit seinen Leuten in das Dorf und die Anführer dieser Brunkhorst, das ist ein fürchterlicher Mensch, ein fürchterlicher Mensch. Ja, erst hat er gesagt, sie würden da bleiben und würden jetzt dafür sorgen, dass wir keine Angst mehr haben müssen vor irgendwelchen Banditen. Aber das sind selber Banditen. Das sind die schlimmsten Haderlumpen und Mordbrenner, die man sich nur vorstellen kann. Was sie alles mit uns gemacht haben. Sie verschleppen die Mädchen auf das alte Herrenhaus und wer sie widersetzt, wird getötet oder zum Krüppel geschlagen. Kurz bevor ich geflohen bin, haben sie dem armen alten Bruno den Bauch aufgeschlitzt, nur weil er ihren Anführer schief angesehen hat. Und er hat seine eigenen Eingeweide durch das ganze Dorf getragen, ehe sie ihn endlich umgebracht haben, endgültig. Es ist... Ich weiß gar nicht... Wir brauchen... Ich kann euch bezahlen. Er zieht so an seinem Gürtel so ein ziemlich dicker Stoffbeutel aus so einem groben Stoff festgenestelt und lässt den halt so quasi auf den Tisch da fallen. Und mit einem dumpfen Klang. Ich hoffe, das reicht. Sie haben uns alle unsere Wertgegenstände schon abgenommen, als sie ins Dorf gekommen sind. Mehr haben wir nicht. Ich hoffe, das reicht, damit ihr uns helft. Und ihr habt deswegen euch hier durch die Wildnis aufgemacht, um uns Bescheid zu geben, um nach Hilfe zu fragen. Ihr habt ganz schön Schneid, das muss ich sagen. Die anderen Dörfer wären noch weiter weg gewesen. Ich würde euch helfen, junger Mann, aber vorerst nehme ich euer Geld nicht an. Wenn meine Gefährten das Geld haben möchten, sehr gerne. Aber ich habe genug. Vielen Dank. Also ich würde nicht Nein sagen zum Geld, aber jetzt... Ja, wie kann man euch helfen? Ja, ihr müsst diesen Brunkhorst verjagen. Wer weiß, was der zwischenzeitlich alles mit den Leuten angestellt hat. Würdet ihr uns den Weg zeigen? Wenn ihr uns helft, natürlich, ich führe euch hin. Moment, mein bester Freund, bevor wir mitgehen, von wie vielen Mordbrennern reden wir hier? Wie viele? Er guckt so ein bisschen auf seine Hände. Mehr als unsere Hände. Und ja, ich halte meine Hände auch noch hoch. Also mehr als meine Hände auf jeden Fall. Also ich denke, die Lösung ist doch relativ einfach. Wir haben doch einen Zauberer in unserer Gruppe. Oh, ein Zauberer! Das würde bestimmt helfen, sagt er. Ja, du merkst halt auch, der Typ ist total aufgelöst. Also er erzählt euch halt auch noch, dass er quasi sich, sie haben sich halt in der Scheune getroffen, heimlich vom alten Bauern Anton, und haben da quasi geplant, was sie machen können. Und der musste sich halt aus dem Dorf wegschleichen, als diese Mordbuben sie auf die Felder zum Arbeiten gelassen haben, und musste dann fliehen, heimlich, um halt Hilfe zu holen. Weil natürlich haben sie uns bewacht, als wir gefischt haben und als wir auf den Feldern gearbeitet haben. Sie haben im Dorf eine Grube ausgehoben, und diese riesigen Kriegshunde, die sie dabei haben, denen werfen sie immer wieder jemanden zum Fraß vor, wenn er nicht spurt. Das klingt ja verlockend. Also während Hagiha da steht, starre ich ihn panisch an und knete meine Hasenpfote die ganze Zeit. Aus verständlichen Gründen. Gut, ja. Ich würde sagen, wir leihen uns hier im Dorf einige Pferde. Es ist zu auffällig mit der Kutsche. Die gehen dann ausnahmsweise auf mein Konto. Und dann schauen wir, dass wir uns zu einer Stunde, in der wir weniger Aufsehen erregen, zu diesem kleinen Dorf bewegen. Der Knabe soll gefälligst mitkommen. Ich will, dass der uns den Weg weist. Ich kenne mich hier in den Gefilden nicht aus. Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist voller Begeisterung für, wenn ihr wackere Streiterinnen euch bereit erklärt, ihn zu begleiten und sein Dorf von dieser Plage zu befreien. Ja, also er erzählt auch immer weiter, sprudelt quasi so aus ihm heraus, ob jetzt da zuhört oder nicht, ist ihm völlig egal. Also er erzählt dann auch von dem Weg durch den Wald. Er ist ja als Hütejunge ist ja einiges gewohnt, ja, aber dass ich es überhaupt bis hierher geschafft habe und ja, bitte, aber bitte nehmt das Geld. Das ist, wie gesagt, ich habe es extra mitgebracht, damit wir unsere Retter wenigstens einigermaßen bezahlen können. Negoschka, passt da drauf auf. Negoschka, als du das überprüfst, das Geld in dem großen Dings ist fast nur, sind fast nur Kupferpfennige in der Börse und ein paar Silberheller. Und insgesamt kannst den Wert überschlagen auf vielleicht 5 Goldmark. Nicht wenig, aber wenn das stimmt, was er erzählt, ist es natürlich Kinkerlitzchen, ja. Ich hätte einen Plan. Unser Streber wird im Hintergrund stehen und seine Zauber vorbereiten, während wir alle dann in Reihe und Glied stehen und je nach Lage im Dorf werden wir dann das Dorf angreifen und oder nicht. Es geht nur darum, dass wir mit absoluter Sicherheit in das Dorf eindringen, sodass wir nicht getötet werden können. Mein mutiger, aber ungebildeter Freund Egeret. wie man einen Magier bestmöglich einsetzt, entscheidet im Bestfall ein Magier. Ich empfehle uns, erstmal gemeinsam in die Nähe des Dorfes zu begeben und dann kann ich das ein oder andere in die Wege leiten, sodass die Bande ein wenig zerstreut wird oder zumindest irritiert und ihr könnt eure Aufgabe walten, weil diese könnt ihr bestimmt höchst effizient. Dann lasset uns schleunigst aufbrechen. Ich kann es kaum erwarten, meinen gewaltigen Hieb, der +1 auf Schadenswürfe hat, auszuprobieren. Also Leonora sagt so ein bisschen trocken von der Seite, wenn diese Bieten sich da in dem Dorf eingenistet haben und ihr wollt mit ihr vier wollt dort etwas erreichen, dann halte ich das für sehr gewagt. Also ihr könnt auf jeden Fall nicht erwarten, mit einem offenen Angriff da irgendetwas zu erreichen. Meiner Ansicht nach müsst ihr versuchen, die Dorfbewohner, wenn ihr denn diese Unternehmung wagen wollt, müsst ihr versuchen, die Dorfbewohner vor der Seite zu ziehen. Nun, ich denke, wir sollten uns langsam auf den Weg machen. Genau, also ihr besorgt euch Pferde, um das abzukürzen, also die keine Pferde von euch haben. Der gute Dieter Dreckschwatz führt euch durch den Waisenwald, auch wie durch ein Wunder, als ob eine gnädige Hand euch behüten würde, geschieht euch nichts im gefahrvollen Waisenwald. Allerdings erzählt euch der Bursche auf dem Weg dorthin noch ein Detail, was er vorher vergessen hatte, nämlich, dass an dem Tag, an dem er geflohen ist, ein einsamer Reisender noch ins Dorf gekommen ist mit einem Packpferd. Er zeigt so auf Gianni und sagt, er hat so ein wenig ausgesehen wie dieser Herr. Noch mehr Hexenwerk. Darum kümmern wir uns danach. Gut. Ihr kommt nach einigen Tagen der Reise in der Nähe von Bitterwasser an. Bitterwasser, ihr seid immer noch im Wald und der Dieter führt euch an einen kleinen, so eine kleine Waldlichtung mit einer Quelle und sagt dann zu euch, also den Platz kennen die nicht. Das heißt, hier könnt ihr euch, verstecken und das Dorf beobachten. Ihr seht dann eben das eigentliche Dorf. Das Dorf ist auf eine Insel in dem See Bitterwasser gebaut. Es führen zwei Knüppeldämme, also so Brücken quasi, in das Dorf rein. Und das Dorf ist von einer Palisadenmauer umgeben. Ihr seht dann ein, zwei Gebäude, die über die Palisadenmauer drüber ragen. Es gibt jeweils zwei hölzerne Wachtürme zu beiden Seiten der Eingangstore und es gibt einen großen Turm, der anscheinend so als so eine Art Wachturm konzipiert ist, der ziemlich zentral im Dorf steht und wo ihr oben, könnt ihr das schon sehen, macht doch mal einen Wahrnehmungstest. Ich würd ganz gern gucken, dass ich irgendwie auf eine erhöhte Position komme, dass ich mir quasi von den angrenzenden Bäumen so einen Blick über das Ganze machen kann. Dann müsstest du klettern. Ja. Geschicklichkeit, wenn du klettern hast, +10%. Ja, geschafft. Ja, kein Problem. Du suchst dir einen schönen, stabilen, großen Baum, der auch eine dicht belaubten Wipfel hat, sodass dass sich keiner sehen kann, wenn du da oben rumspukst. Kletterst hoch. und siehst dann natürlich noch deutlich mehr. Du siehst eben eine Brücke, Pseudobrücke, also so ein Holzweg, der quasi zum Tor führt auf eurer Seite. Ziemlich fast genau gegenüber ist nochmal so eine ähnliche Konstruktion. Und hinter diesem Dorf siehst du auf einer kleinen Anhöhe außerhalb des Sees, siehst du, was du für ein, es ist ja, so eine kleine Wohnburg, würdest du mal sagen. Also es ist hauptsächlich ein großer Wohnturm mit ein paar Anbauten, aber die Anbauten sind schon ziemlich verfallen. Und ja, und das ist vermutlich dieses Herrenhaus, Burg, was auch immer der Dieter da gemeint hat, wo früher der Adlige, ihr Fürst, eben gelebt hat, mehr oder weniger. Sehe ich in dem Dorf irgendwelche Leute, die jetzt nicht nach Bürgern aussehen, also die so ein bisschen bewaffnet sind oder die nicht ins ganze Dorfbild passen? Also du siehst einige Leute, die außerhalb auf Feldern arbeiten, ein paar Handvoll. Du siehst im Dorf diese erwähnte Grube und du hörst von da auch Hundegebell. Und du siehst eine Handvoll von Fischerbooten auf dem Bitterwasser. Und was du natürlich auch siehst, du siehst einige gerüstete Männer, die definitiv keine Dorfbewohner sind von ihrer Aufmachung her, die mit relativ schwer bewaffnet und relativ schwer gerüstet und mit Armbrüsten sowohl auf diesen kleinen Wachtürmen an den Toren wie auch auf dem großen Wachturm stehen und die Umgebung im Auge behalten. Und anscheinend auch die Arbeiter. Ich gehe zurück und beschreibe denen das alles. Also beschreibe denen, was ich gesehen habe und was mir aufgefallen ist. Kann ich zählen? Ja. Also ich zeige dir mit den Händen, wie viel ich ungefähr gesehen habe. Also du hast jetzt insgesamt vielleicht, da bist du nicht ganz sicher, so 6, 7, vielleicht 8 gesehen. Wie zählt Fridolin? 6, 7 viele. Genau. Ich frage Hagia, ob er es für eine kluge Idee hält, ein Ablenkungsmanöver zu starten, um bestimmte Leute von den anderen zu separieren, indem man beispielsweise einen Feuerball in eine Richtung wirft und die dorthin laufen, oder ob er das für unklug hält. Ich habe eine bessere Idee. Ich mache ein Ablenkungsmanöver. Gekauft. Und zwar, wenn ich euch richtig verstanden habe, Fridolin, da oben in dem Wachturm, mittig im des Dorfes, da sitzen auch welche von denen drin, oder zumindest einer. Da hast du einen gesehen, ja. Und was du auch gesehen hast, da gibt es so eine Art Feuerschale auf dem Turm. Die war aber nicht an. Also hat kein Feuer gebrannt. Ein Warmfeuer, würde ich meinen. Na, dagegen lässt sich schlecht was machen. Aber der ein oder andere Geselle im Turm könnte plötzlich in einen tiefen Schlummer fallen und andere der Wachen könnten von einem Irrlicht verwirrt werden. Dieses Chaos müsstet ihr dann nutzen, um so viele der Leute auf eure Seite zu ziehen oder auch eben in den Kampf zu schreiten. Das überlasse ich euch, da kennt ihr euch besser aus. Negoschka könnte vielleicht die einen oder anderen Dörfler auf den Feldern ansprechen. Und zwar, die ist doch hier die Katze. Ja. Ich konzentriere mich, hole aus meiner Tasche einige Pfauenfedern, alten Schmutz und ein Schildkrötenauge. Ach Moment, nee, das klebt noch vom Aal. Das ist was anderes. Und eine alte zerbrochene Tasse einer Hexe. Und dann flüstere ich komisches Zeug vor mich hin und mache eigenartige Bewegungen mit den Händen. Der Knabe hat uns doch begleitet. Ja, oder? Ja, klar. Ich gucke den an, guck seine Klamotten an und guck Negoschka an. Ah, wir tauschen einfach. Ja, ist auch eine gute Idee. Ich passe auch in die Klamotten rein von dem Kleinen, weil ich wiege nur 58 Kilo, also das passt. Und ich glaube, das ist unauffälliger, wenn ich mich normal bewege. Du hast die Klamotten an, ihr habt euch umgezogen und du läufst ganz normal wahrscheinlich auf die zu, oder? Okay, dann genau. Ruf ich dich mal hier. Genau. meine Leute auch mal was zu tun haben. Also, du siehst jetzt niemanden, der irgendwie Randale macht oder Alarm schlägt. Also, nee, die Luft ist rein momentan. Genau, du gehst quasi aufs Feld und näherst dich ein paar von den Dorfbewohnern, die da arbeiten. Ja, die, der erste guckt hoch und richtet sich dann so ganz auf und schaut dich so recht erstaunt an, legt so die Hand über die Augen, um sich vor der Sonne abzuschirmen und schaut dich halt an. Ich frage den Bauern, werter Bauer, wir sind hier, um euer Dorf von Eberhard Brunkhorst zu befreien. Gäbe es eine Möglichkeit, dass ihr uns Hilfe zusichern könntet? Also er guckt sich immer so verstohlen in Richtung der Wachposten um und tut halt so, als ob er da quasi weiter arbeiten würde und sagt so, während er da arbeitet, also wie stellt ihr euch das denn vor? Das sind alles Mörder und die können alle mit ihren Schwertern und Armbrüsten umgehen. Ihr solltet mal sehen, was die mit uns angestellt haben. Also ich weiß nicht, wie viele seid ihr denn? Naja, wir sind genug. Vielleicht könnt ihr ja diesen Teil übernehmen. Wir sind momentan 4 Personen, aber es ist natürlich schon so, je größer die Masse an Menschen ist, die uns hilft, desto mehr Chancen haben wir natürlich, gegen die Truppe anzutreten. Und ihr werdet natürlich im Vorteil, weil ihr euch im Dorf auskennt und uns eventuell Möglichkeiten zeigen könntet, wie wir einen Hinterhalt planen können. Also als du anfängst, dass ihr 4 seid, hat er dich erstmal ziemlich entgeistert angeguckt und hat auch kurzzeitig aufgehört zu arbeiten und sagt, 4 gegen diese ganze große Horde da. Aber wie viele sind es denn? Wissen Sie, wisst ihr, wie viele es sind? Also er guckt so auf seine Hände und 1, 2 viele. 5, 7, also bestimmt über 2 Hände voll. Und dann ist ja noch dieser Hexenmeister, der da neulich angekommen ist. Ja, das ist wohl ein Freund von ihrem Anführer. Könnt ihr mir mehr über den Hexenmeister erzählen? Naja, er ist ein Hexenmeister. Was muss man da viel wissen? Er gebietet über dunkle Kräfte und schwarze Magie. Wisst ihr, wo der Hexenmeister sich aufhält? In welchem Gebäude? Also entweder ist er im Dorf, um uns da zu knechten, oder er hält sich oben im ehemaligen Wehrturm auf. Mhm. Ich bedanke mich beim Bauern für diese Information und gehe zurück zur Lichtung, zu den anderen psst. Dreien. Er macht so, pst, wo wollt ihr denn hin? Was macht ihr denn jetzt? Ich gehe zurück zu meinen Verbündeten und gebe ihnen diese Information weiter, denn das ist was wir noch nicht wussten. Wenn ihr euch später uns anschließen möchtet, dann halten wir uns vorne in der Lichtung versteckt auf. Mach doch mal eine Probe auf also Persönlichkeit. Aha. Ich habe 005, also ich habe 5, ich bin unter 39. Du hast es mit so einer lässigen Eleganz und so einer Selbstsicherheit offensichtlich rübergebracht, als ob das ein absoluter Klacks wäre, die da niederzumähen, wie der Schnitter das Korn. Und dann, er guckt also dich mit neu erwachtem Interesse und auch ein bisschen Bewunderung im Blick an und sagt, so eben geflüstert, ja gut, ich werde mit dem Dorfschulzen reden, vielleicht können wir euch ja helfen. Aber ihr müsst auf jeden Fall ein Zeichen setzen. Denn ich glaube nicht, dass die anderen sich aufraffen können, wenn sie nicht von außen unterstützt werden. Okay. Negoschka, die Ein-Frau-Armee. Genau. Und dann wendet er sich wieder den Ehren zu und geht weiter seiner Tätigkeit nach. Dann würfel ich mal kurz hier. Gut. Du hast den Eindruck, dass kurz einer von den Wachen in deine Richtung guckt, von einem der Wachtürme an dem Eingang ins Dorf, das in deine Richtung zeigt, schaut kurz in deine Richtung, aber guckt dann wieder woanders hin. Ich schleiche mich vorsichtig wieder zurück zum Rest und berichte ihnen, dass wir auch mit einem Hexenmeister zu rechnen haben. Du wirst ja ungesehen zurückkommen. Das heißt, du musst das Feld verlassen und die Strecke bis zum Waldrand überwinden, weil genau das wollen die Wachen ja nicht. Die Wachen wollen ja nicht, dass da Leute irgendwie plötzlich sich vom Feld da dünne machen. Mhm. Das heißt, da musst du dich um noch eine Probe bitten, und zwar diesmal auf Geschicklichkeit und Verbergen. Das heißt, du hast einen Wert von 58, du musst also unter 58 würfeln. Unter 58, okay. Oh, dann bin ich bei 80. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Also du läufst da gut versteckt, wie du glaubst, durch das Getreide. Und es gibt nur so eine kleine Stelle, die du quasi, wenige Meter eigentlich nur, die du quasi zum ersten Unterholz des Waldes zurücklegen musst. Und du bist gerade dabei, im Wald zu verschwinden, als du von hinten so einen Ruf hörst. Hey, du da, stehen bleiben! Ich drehe mich ganz vorsichtig um und gucke selbstbewusst in die Richtung. Ich sag's dazu, es ist nicht in Schussreichweite. Ne? Also die Armbrust schießt weit, aber so weit schießt sie nicht. Also du kannst jetzt nicht unmittelbar betroffen werden. Also das geht nicht. Okay. So weit schießt die Armbrust nicht. Dann laufe ich lieber sehr schnell los in Richtung Sicherheit. Gut, du rennst in den Wald. Ja, ist kein Problem. Ja. Klappt. Gut, dann kommst du bei den anderen an. Ja, und ich berichte Ihnen, dass wir auch mit einem Hexenmeister zu tun haben und dass die Dorfbewohner bzw. der Bauer uns helfen würde, aber wir trotzdem natürlich die Vorhut machen müssen und schon mal ein Zeichen setzen müssen, weil wir ungefähr mit so knapp über 2 Händen Männern zu tun haben werden, und wir müssen uns einen Plan einfallen lassen. Was? Ein Hexenmeister? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich lasse mich doch nie mit den dunklen Mächten ein. Jeder von euch darf mal auf Wahrnehmung würfeln plus 10% für Luchsenohr. Mhm. Bin ich drunter. Ich hab's geschafft. Nee. Dann bin ich mit 60 drüber und hab's nicht geschafft. Ja. Oder? Okay. Gut. Ja, genau. Du bist ja auch gerade anderweitig beschäftigt. Eva und Gianni, wie gut habt ihr es geschafft? Wie weit seid ihr drunter? Ich habe 35, aber ich habe auch Wachsamkeit, also ich bin bei 53 sonst. Okay. Ich bin 3 Punkte drunter. Okay. Also Gianni, du bist der Meinung, dass du irgendwas aus Richtung des Dorfes gehört hast. Ja. Es hört sich ähnlich an wie Hundegebell. Und Negoschka, das ist definitiv Hundegebell. Und du hörst auch noch, wie sich Leute miteinander unterhalten, rufen sich was zu und scheinen wohl in eure Richtung zu kommen. Negoschka, hat man dich gesehen? Ja, man hat mich leider gesehen. Es war jemand hinter mir her und ich bin schnell in den Wald geflüchtet, weil ich Stimmen gehört habe. Das könnte jetzt auch gut für uns sein. Es scheint mir, als ob sie einen Spähtrupp ausschicken, um den vermeintlichen Bürger wieder einzufangen. Den können wir wiederum abfangen und somit schon wenigstens ein paar der Leute trennen und besiegen. Wir sollten ihnen eine Falle stellen hier auf der Lichtung. Das halte ich für eine gute Idee. Und ich gucke, Fridolin schaut sich schon um, ob er aus irgendetwas so im Wald Fallen bauen kann, also Fallstricke. Gibt es sowas? Es gibt sowas, ja klar. Du kannst natürlich, ich glaube, du hast Fallen stellen, also was ja auch naheliegend wäre. Nee, du hast nur Fallen entdecken. Na gut. Ja, ist ja auch schon mal wertvoll. Du kannst dich natürlich umgucken, ob es hier einfach einen möglichst sinnvollen Hinterhalt zu legen, dass ihr quasi aus der Richtung des Dorfes möglichst spät entdeckt werdet. Das kannst du machen. Ich schaue mich mal um, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich nochmal auf eine erhöhte Position gehen kann, damit ich nochmal so einen Überblick mehr verschaffen kann, dass ich vielleicht jemanden sehe aus Richtung des Dorfes. Ich würde mich anbieten, mich inmitten der Lichtung hinzusetzen, damit es so wirkt, als ob nur eine Person dort ist, falls das möglich ist und ihr euch drumherum stellt und versteckt. Du willst quasi Köder spielen? Als eine Art Köder. Und ich wollte Negoschka fragen, ob ihr euch nicht zusammen mit Dieter Deckspritzspatz noch einmal die Kleidung wechseln wollt. Der Dieter sieht ziemlich lustig in Frauenkleidung aus. Verdammt, ich habe gehofft, dass bis zum Kampf kommt, haben sie es. Schade. Na gut. Einer zumindest denkt. Du musst dann, es ja nicht machen. Du musst es nicht. Aber Dieter. Es macht schon Sinn, weil dann hat sie nämlich. Ja. Weil sonst hat sie nämlich keine Rüstung und keine Waffen und nichts. Das macht tatsächlich Sinn. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Dankeschön. Ja. Also wir tauschen natürlich verborgen im Gebüsch unsere Klamotten wieder. Ja. Und ja, ich bin wieder in voller Rüstung. Genau, Dieter Dreckspatz schielt zwar ab und zu in deine Richtung, aber natürlich, wenn du guckst, dann schaut er weg. Gut, Fridolin bzw. Sebastian, würfel doch bitte, also mach erstmal einen Kletternwurf auf Geschicklichkeit. Ja, du willst einen Baum hochklettern wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Knapp geschafft. Ja, ja, das ist kein Problem. Es geht nur darum, ob du nicht fatal irgendwie irgendwo abrutscht oder einen Mega-Krach quasi dabei machst. Also kletterst relativ leise dann den Baum hoch und kannst dann auch relativ schnell sehen, dass da nicht sonderlich schnell, sondern eher in so einem gemächlichen Schritttempo zwei Leute auf euch zukommen, relativ schwer gerüstet. Der eine hat ein Kettenhemd an, der andere einen Kettenmantel. Einer hat einen Hund an der Leine. Und das ist ein sehr großer Hund. Also es scheint ein Bullenbeißer zu sein, also so ein richtig massiger, aber auch sehr muskulöser Typ von Hund. Und du siehst auch, dass der Hund so ein Metallhalsband mit Stacheln anhat und über den Teil des Körpers eine Lederrüstung trägt. Ja, die beiden haben Armbrüste dabei und ansonsten der eine eine Axt, der andere einen Streitkolben. Ich gestikuliere auf jeden Fall runter zu den anderen, dass zwei Leute da kommen. Also ich mache so ein Zeichen, so Victory-mäßig, zwei in unsere Richtung und versuche das irgendwie zu deuten. Ich lege mich auf den Boden und tue so, als ob mein Bein schwer verletzt wäre und schreie um Hilfe. Dann beschleunigen Sie Ihre Schritte. Dann verstecke ich mich im Gebüsch. Ich mache auch schon ein paar Schritte rückwärts zwischen einige Bäume, damit ich da im Verborgenen bin und bereite weiter meinen Zauber vor. Sie machen keine Anstalten, leise zu sein. Der Hund bellt auch immer lauter und scheint da ab und zu am Boden zu schnüffeln. Aber die hören dich ja, das heißt, sie beachten ihn jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Mhm. Dann treten sie auf die Lichtung heraus. Ihr seht zwei ziemlich bärbeißige Gestalten mit wirrem Haar, unrasiert, schlecht gekleidet, kann man auch sagen, aber das ist denen wahrscheinlich relativ egal. Wie gesagt, das Hauptsache ist für sie, dass sie eine Rüstung haben. Einer hat einen Schild auf den Rücken geschnallt, aber beide haben, wie gesagt, Armbrüste. Und als sie dich da am Boden, dich krümmen sehen, richten sie ihre Armbrüste auf dich. Ich tue so, als ob ich gerade am Sterben wäre und bleibe regungslos liegen, sodass sie gezwungen sind, vielleicht zu mir zu kommen. Tragen die Helme? Einer hat einen Helm auf, ja. Du tust so, als ob du gerade dein Leben aushauchst. Würfel mal auf Persönlichkeit, ja. Okay. Plus 10 für Menschenkenntnis hast du. Oh, ich glaube, ich habe 49. Krass, das passt gerade so. Du schätzt sie als tumbe Burschen ein, die du mit deinem billigen Trick hinters Licht führen kannst, zumindest kurzzeitig, ja. Und tatsächlich bleiben sie kurz stehen. Ob sie wirklich so blöd sind? Ja. Sie bleiben kurz stehen, haben eben noch die Armbrüste auf dich gezeigt und tuscheln dann so ein bisschen miteinander. Ja, das war doch nicht der Kerl von gerade eben, oder? Jetzt schieße ich den Zauberblitz los auf denjenigen mit dem Helm. Ich schieße auf den Hund. Und ich werfe meinen Wurfdolch auf den anderen. Zuerst mal, ihr habt natürlich jetzt die Überraschung auf eurer Seite. Das heißt, den ersten Angriff könnt ihr machen, ohne dass die reagieren können, logischerweise. Läuft jetzt folgendermaßen ab. Ihr guckt mal auf euren Charakterbogen. Ich beschreibe euch jetzt mal kurz den Kampf. Ihr habt einen Reaktionswert. Den schaut ihr euch jetzt bitte mal an. Und dann würfelt ihr mit 2W10. Und zählt diese 2W10 zusammen. Also jetzt, ihr macht keinen W100, sondern ihr zählt die 2W10 zusammen. Das mache ich natürlich auch. Für nachher. So, jetzt nehmt ihr den Wert von den 2W10 und zählt ihn zu eurem Reaktionswert dazu. Und notiert euch den am besten irgendwo kurz auf. Ihr habt auf jeden Fall die Überraschung auf eurer Seite. Die sind ziemlich verdutzt. Jetzt kommt es nur darauf an, wer von euch zuerst drankommt. Was habt ihr denn für Werte? 47, der ja. Fridolin. Ich habe 50. Okay. 41, ja. Okay. Mhm. Ich habe 46. Okay, also das ist jetzt auch die Kampfinitiative. Die bleibt jetzt für diesen ganzen Kampf bleibt die so und zeigt quasi an, in welcher Reihenfolge ihr handeln könnt. Das heißt, in dem Fall wird jetzt Negoschka immer als Erste drankommen, ja. Weil sie halt so schnell, flink und agil ist und so weiter. Mhm. Aber du kannst auch sagen, ich will warten, bis jemand anderes vor mir dran war. Jetzt in der ersten Runde machen wir es aber ganz normal, weil ihr jetzt spontan agiert habt. Das heißt, du wirfst deinen Wurfdolch auf einen von den Typen. Wir unterscheiden jetzt quasi der eine mit Helm, der andere ohne Helm. Dann wissen wir, wer gemeint ist. Das läuft jetzt folgendermaßen ab. Du würfelst auf deine Fernkampffähigkeit. Das ist in der dritten Zeile oben bei den Attributen. Du hast eine Fernkampf von 44. Ja, also FEK ist es, gell? FEK, ja. Genau. Und da solltest du jetzt am besten drunter würfeln. 37. Gut. Dann drehst du das jetzt um. Dann hast du eine 73. 70. Und dann habe ich quasi am Körper getroffen. Korrekt. Du triffst ihn am Körper, da trägt er ja Kette. Dann läuft es das folgendermaßen ab. Du guckst jetzt, was deine Wurfdolche an Schaden machen. Da steht ein Wert von 1 wie 10 plus 1. Dann würfelst du das jetzt einfach mal. Da habe ich 7. Plus 1 ist 8. Plus 8. Und ich ziehe seine Rüstung ab. Und der Dolch scheint nicht durchzudringen. Also du wirfst auf ihn, triffst auch gut, aber prallt halt, also bleibt so ein bisschen stecken, aber das merkst, das ist nur in den Kettengliedern so ein bisschen hängen geblieben. Ne? Also er geht so einen halben Schritt zurück und fasst sich kurz an die Brust, aber dann schaut der Wut entbrannt in deine Richtung. Der nächste. Ich habe meinen Langbogen ja gezückt und schieß den und nö, 99. Irgendwo ins Grüne. Das ist die Aufregung, ne? Genau. Ja, das meine Bogenhand hat gezittert und der Pfeil fliegt jetzt irgendwo ins Gebüsch. Gianni, dann liegt es an dir. Da musst du es mit den Mächten der arkanen Künste es rausreißen quasi. Mhm. Zauberblitz kostet dich 4 Zauberessenzpunkte. Mhm. Also es läuft folgendermaßen ab, was ihr so am Rande mitkriegt. Hagihar macht irgendwelche komischen Gesten in der Luft und ihr seht so, wie seine Finger und Hände so von so Lichtstrahlen quasi nachgefolgt werden. Also sieht recht beeindruckend aus und spricht ein paar kurze, prägnante Worte, die ihr nicht verstehen könnt. Und dann gibt es einen blendenden Blitz und du triffst einen von dem, du wolltest den mit Helm treffen, ne? Ja. Dann würfel doch mal einen W10 bitte, plus 5. Plus 5, 9. Okay, 9. Rüstung zählt nicht, ja. 8. Also der mit Helm schreit auf und ihr seht halt, wie quasi wirklich so kurz so ein Blitzschlag in ihn einschlägt und er so eben aufstöhnt und quasi kurz in die Knie geht, aber sich damit aufrappelt. Okay, ich nehme das Zweihandschwert, womit ich angreifen wollen würde, mit voller Wucht. Ich habe jetzt eine 28 gewürfelt gerade. Dann triffst du auf sein rechtes Bein, ja. Jetzt würfelst du einen W10 und zählst 6 dazu. Okay. 7 plus 6 macht 13. Ach du Scheiße. Hast du den mit Helm angegriffen oder den ohne Helm? Ich denke, es ist besser, wenn ich den mit Helm angreife, damit meine Fernkampfmitstreiter eine andere Chance, bessere Chance haben. Du haust ihn mit dem Schwert aufs Bein, wo er fatalerweise nur Stiefel trägt, also keine schwere Rüstung hat, und schlägst also eine klaffentiefe Wunde, das Blut spritzt halt spritzt raus, also sein Bein ist schlagartig, also wirklich in Sekundenbruchteilen Blut überströmt, er knickt ein und fällt zu Boden und schreit natürlich wie am Spieß dabei. Ja. Du kannst nochmal angreifen. Gut, dann nehme ich den. Oh Gott, ich kann keine Tiere angreifen, aber ich muss. Aber ich nehme zuerst den anderen Typen, weil vielleicht der Hund sich ja danach beruhigt. Mal gucken. Ich nehme den oder anderen wegläuft. Typen ohne Helm und würfel nochmal 24. Okay. Den zweiten Angriff darf er versuchen auszuweichen. Na, jetzt ist er nicht mehr so überrascht. Ja, also er lässt tatsächlich die Armbrust fallen vor Schreck und versucht auszuweichen und weicht aus. Also du hast quasi sein Kompagnon gerade eben niedergestreckt, er lässt die Warmbrust fallen und du wendest dich zu ihm um und holst aus und schwingst in seine Richtung mit seinem Zweihandschwert. Er muss jetzt erstmal eine Waffe ziehen, das dauert natürlich, aber da er auch 2 Attacken hat, kann er eine Attacke dafür ausgeben, um eine Waffe zu ziehen. Okay, gut. Gut, und er zieht halt sein, was habe ich gesagt, Streitkolben und Axt, glaube ich, er zieht seinen Streitkolben. Und versucht jetzt mit seiner verbleibenden Attacke zu treffen. Daneben. Der Hund ist jetzt natürlich im totalen Blutrausch, will alles zerfleischen, was ihm vor die Zähne kommt, und springt auf dich zu. Sein geiferndes Gebiss weit aufgerissen, bereit zuzubeißen. Oh, und er trifft dich. Du kannst versuchen auszuweichen. Das würde ich probieren, oder? Ausweichen, du musst unter deiner Reaktion würfeln. Und wenn du Ausweichen hast, aber ich glaube, du hast Ausweichen. Ne? Ich habe Ausweichen steht drin. Das ist einmal pro Kampfsequenz, kann ich das? Genau. Dann kannst du, wenn du unter deiner Reaktion würfelst, bist du ausgewichen. Ah, 47. Ich bin nicht ausgewichen. Oh Gott. Hui. Dann treffe ich dich auf die 30. Das ist... Moment... Mein rechter Arm. Der hat sich am rechten Arm festgebissen und zerrt und zieht. Und gibt dir, ich erkläre mal, wie das mit dem Schaden funktioniert. Er gibt dir nämlich, ich muss mal gucken hier, 11 Schaden. Mhm. Was? Also, ich weiß nicht, ob, gucken wir mal kurz dein Charakterprofil an, da können ja alle anderen mal kurz mitgucken. Mhm. Ja. Du hast ja Rüstung ohne Ende am rechten Arm. 4. Das heißt, du ziehst erst die Rüstung ab, dann sind wir bei 7 Punkten, die noch übrig bleiben würden. Dann schauen wir auf deinen Konstitutionswert oben. Da hast du auch in Klammern eine 4. Das kannst du auch noch vom Schaden abziehen, weil du bist ja tough as nails. Und dann haben wir noch 3 Schaden, die durchkommen. Das heißt, du musst jetzt du hast, glaube ich, den Charakterbogen nicht physikalisch vor dir liegen, aber müsstest jetzt bei deinem Lebenskästchen, müsstest du jetzt quasi 3 auskreuzen. 3 auskreuzen, okay. Ja, dann würde jetzt eine neue Kampfrunde beginnen. Das heißt, das Ganze geht wieder von vorne los und Negoschka kommt zuerst dran. Ja, ich habe jetzt gleich mal eine Frage, weil ich würde theoretisch den Hund angreifen. Jetzt natürlich logischerweise wieder mit meinem Wurfdolch. Aber wenn ich jetzt da arg verkacke, könnte es sein, dass ich dann den Kollegen treffe, oder? Sehr gut mitgedacht. Genauso ist es. Wenn du in einen Nahkampf schießt oder wirfst, kann es natürlich sein, durch die Bewegung der Kontrahenten, dass du nicht das Ziel triffst, auf das du gezielt hast. Das heißt im Endeffekt, wenn du schlecht würfelst und nicht triffst, wird nochmal gewürfelt und wenn du dann triffst, dann triffst du jemand anderen. Oh je. Und wie ist es jetzt, du meintest vorher, wir könnten auch die Reihenfolge tauschen, oder? Ja, das können wir, wenn jetzt beispielsweise unser Zauberer anfangen würde, ist bei ihm die Wahrscheinlichkeit größer, dass es dann, beziehungsweise ist bei ihm die Gefahr genauso groß, dass wenn er es verkackt, das daneben geht, oder? Nee, er trifft automatisch. Also der Zauberspruch trifft automatisch das Ziel, das er anvisiert. Aber erstens weiß dein Charakter das, also deine Negoschka weiß das nicht. Mhm. Das heißt, sie muss davon ausgehen, dass auch er daneben treffen könnte. Mhm. Und du weißt auch nicht, was der Zauberer als nächstes macht. Mhm. Also, du bist ja nicht in seinem Kopf drin. Das heißt, du hast keine Ahnung, was dieser Verwender von arkanen Energien als nächstes Diabolisches ausheckt. Alles klar. Und eine Frage noch. Der zweite Angreifer, der noch nicht verwundet ist, also dem ich quasi vorher den Wurfdolch ins Kettenhemd gepfeffert habe, ja. Der hat sich ja von mir abgewandt in meine Richtung und ist ja Richtung Bonko, gell? Momentan. Ja, da muss er sich aber nicht viel drehen, weil Bonko ist ja direkt auf ihn zugerannt. Ah, okay. Also das ist risky as hell gerade. Er steht noch relativ genauso da wie vorher eigentlich. Mist, ja. Mist, was mache ich denn da jetzt? Ich bin ja die Taktikerin bei sowas, gell? Ich opfere mich viel. Ja, also ich würde jetzt mal das Risiko ein bisschen minimieren und würde wieder einen Wurf durchwerfen, aber nicht auf den Hund, sondern auf den Angreifer, auf den zweiten. Genau, der Leibwächter ist entbehrlich, ja, der kostet nichts. Ja, dann wirf doch mal auf den zweiten Soldaten oder was auch immer das ist. Okay, 91. Gut, nein, noch nicht. Dann würfel doch jetzt nochmal auf Fernkampf, bitte. Da habe ich 36. Dann hast du es getroffen, ne? Scheiße. Gut, aber es könnte immer noch der Hund getroffen werden. Ich würfel mal. Der ist ein bisschen kleiner als Bonko. Nein, du triffst Bonko. Dann würfel doch mal Schaden aus. Du gibst ja eh kaum Schaden, also es wird schon nichts dabei. Okay, wie würfel ich gleich nochmal Schaden auf mit dem W10, gell? Genau, W10 plus 1. Ist ja nichts. Mhm. Oh, das ist 9. Dann sind es, ja, das ist, wo triffst du ihn? Das ist auch noch wichtig, du hast gewürfelt eine 37, glaube ich, ne? 73, dann triffst du ihn, glaube ich, auch am Körper. Und da hat er auch 4 Rüstungen. Er hat sein Schild nicht dabei. Das heißt, dann sind es 2 Schaden, die du noch kriegst, Bongo. Negoschka, was tut ihr? Wer braucht schon Gegner, wenn er solche Kameraden hat? Das war meine Leber, die ist ohnehin schon so beschädigt. Ehrlich, komm. Gut, dann ist Fridolin dran. Ja, hallo, ich bin der Meisterschütze von Augenburg und und ich bin der Meinung, dass Negoschka genau die richtige Idee hatte, nur mit dem falschen Ergebnis. Und ich würde sagen, ich lege den nächsten Pfeil auf meinen Bogen. Was soll schon schief gehen? Genau, verflucht diesen Hexer, das war eigentlich nur seine Magie, die das dazu gebracht hat, dass ich daneben geschossen habe. Bestimmt. Und schieß aber auf den Typen, auf den auf den Soldaten. Auf den Soldaten, genau. Den Briganten. Nennen wir es einfach Briganten. Briganten, genau. Ich habe Fernkampf 46, aber plus 10, glaube ich, durch Meisterschütze. Richtig. Du kannst ja nicht daneben schießen. Doch, eigentlich. 91. Ja gut, du kennst das Spielchen ja. Mit 6 Schadenspunkten. Ich werde getötet. Nee, du musst erst nochmal treffen. Also, wenn du jetzt nochmal würfelst und dann triffst, dann kann es sein, dass du Bonko triffst. Nein, nochmal 91. Wie sind die Chancen? Ja gut, dann, das ist wirklich merkwürdig, ja. Also Bonko, beziehungsweise Egeretz merkt, wie ein Pfeil an ihm vorbeischischt. Und scheinbar haben es jetzt alle hier auf der Lichtung auf sein Leben abgesehen. Also eher mit einem Fluch. Ich streich mal gerade einen weiteren Pfeil weg. Ich habe nur noch 7. Leute, ich bin nicht der Feind. Gut, dann ist Gianni dran, glaube ich, ne? Dann schieße ich einen Zauberblitz auf den Hund. Okay, dann schieß mal. 9 plus 5 ist 14. Boah. Ja. Der Hund jault schmerzerfüllt auf. Es riecht nach verbranntem Fleisch und verbranntem Fell. Und dann fällt er schlaff runter und lässt deinen Arm los. Halleluja. Bonko ist noch übrig. Du kannst angreifen. Du bist jetzt auch unbehindert durch den Hund. Gut, ich befinde mich in einer rasenden Wut, rasend vor Schmerzen, dass ein Dolch in meinem Körper steckte, ich ihn jetzt mit meiner rechten Hand rausholen konnte, ich am rechten Ohr taub bin, leicht, weil dieser Pfeil an meinem Ohr vorbeigestellt ist, meine Gruppe mich im Stich fast gelassen hat, bin völlig wütend und ergreife mein Zweihandschwert und würfele. Oh, eine 39. Das heißt, 39 ist aber nur der Körperteil, den ich treffe, oder? Nee, das ist erstmal hier deinen Wert, musst du gucken. Oh Gott, sorry, ich bin gerade Nahkampf 45. 39 reicht. Du triffst, ja, dann drehst du es um. Dann bist du bei 93. Das heißt, du schlägst wieder mal aufs Bein. Das ist anscheinend eine Spezialität. 3 plus 6, 9. Oh je. Also es ist nicht so beeindruckend wie der andere Streich, der erste, den du geführt hast, aber du hast ihm auf jeden Fall eine Wunde geschlagen. Er stöhnt auf. Genau, dein zweiter Angriff kommt tatsächlich nach seinem ersten Angriff. Er hat auch zwei Attacken und kommt mit der ersten Attacke, trifft dich aber nicht. Das heißt, du kommst mit deinem zweiten Angriff dran. Okay, dann würfel ich wieder mit beiden Würfeln, oder? Zuerst. Genau, ob du triffst. Ach, scheiße, sorry. 28. Okay, er versucht auszuweichen und weicht aus. Okay. Mhm. Ja, das sind geübte Kämpfer, du merkst, der ist nicht unerfahren, ne? Also das ist nicht so ein Bauernlümmel, der weiß schon, wie man kämpft. Aber, ja, ich kann gleichzeitig gegen ihn und gegen meine Gruppe kämpfen, das ist auch nicht so. Ne? Die zweite Attacke von unserem Briganten kommt noch dran. Nein! Fast hätte ich es vergessen. Ah, und ich würde dich treffen, wenn du nicht ausweichst. Gut, dann muss ich ausweichen. Also beide Würfel würfeln, oder? Unter Reaktion, ja. Unter Reaktion, oje. 0,5 gewürfelt, ich treffe dich auf die 50, also auf den linken Arm zur Abwechslung. Ui. Mhm. Und gucken wir mal, was er macht. Oh. Er trifft ganz schlecht. Ich glaube, da kommt gar nichts durch. Mit dem Streitkolben streichelt er dich so ein bisschen am Arm. Aber die Rüstung fängt alles ab. Okay, Halleluja. Ja. Dann ist jetzt eine neue Runde angebrochen. Goschka kommt zuerst. Ja. So, der informationshalber, der andere Mann liegt immer noch verblutend am Boden. Der rührt sich jetzt mittlerweile. Der stöhnt auch nicht mehr, der rührt sich auch nicht mehr. Okay, also ihr wisst nicht, ob er tot ist oder nur ohnmächtig, aber er rührt sich momentan nicht. Okay, und der Hund auch, gell? Der Hund, da ist nichts mehr zu retten. Also der ist völlig verkugelt. Also ich muss sagen, mir ist es zu riskant, jetzt nochmal zu schießen. Ich würde tatsächlich aus meinem Versteck rauskommen, um eventuell, falls der Angreifer wie heißt dein Charakter denn nochmal? Egeret. Egeret zu schützen, eventuell ihn ablenken zu können. Deswegen würde ich mich sichtbar machen und würde nicht angreifen. Gut, also du willst, dass er dich bemerkt auf jeden Fall. Genau, richtig. Also ich würde nicht, mir ist das Risiko zu hoch, nochmal anzugreifen. Kann deswegen würde ich aus meinem Versteck kommen. Mhm. Gut, dann kommt Fridolin, der Meisterschütze. Three times a charm. Huh? Genau. Alle guten Dinge sind drei, genau. Ich habe den nächsten Pfeil aufgelegt mit einem Fluch und einem Gebet an. Wie heißt die gute Frau? Katayun. Das ist ein Mann. Das ist der große, ein Mann. Das ist der große Kater, der sogenannte, ja. Ah, okay, gut. Dann also mit einem Gebet und einem kleinen Fluch auf den Lippen. Letztes Mal. Nein, 71. Meine Fresse. Dann weißt du, was als nächstes kommt? Ja, ich weiß, was als nächstes kommt. Und mit 94 hätte ich schon wieder nicht getroffen. So ein Glück. Ich schmeiß die Würfel. Ja, die Pfeile fliegen links und rechts am Igaret vorbei. Er weiß gar nicht, wo die herkommen, weil er dachte, die anderen haben Armbrüste, aber es muss sich wohl irgendjemand noch im Gebüsch versteckt haben. Ja, dann Johnny. Ich spreche mit bestimmtem, aber nicht zu lautem Ton zu diesem Mann. Gib auf oder dich trifft der Blitz. Ja, okay. Dann würfel doch mal auf. Ja, mach mal Willenskraft plus 10% für Ehaner Wille. Ich habe eine 24 gewürfelt, um 30 Punkte geschafft. Ja, der Soldat, der Brigant, lässt zwar nicht die Waffe fallen, aber tritt oder versucht so einen Schritt zurückzutreten und macht so eine defensive Abwehrhaltung quasi. Tatsächlich auch ziemlich eingeschüchtert jetzt. Gut, dann würde ich mit erhobenen Händen, also so, dass er den Eindruck hat, ich könnte jederzeit so einen Zauberblitz loslassen, würde ich ja langsam aus den Bäumen heraus schreiten und ihn, also ich versuche natürlich noch ein bisschen gefährlicher und böser zu wirken, als ich vielleicht eigentlich bin, und starre ihn an. Bonko, was machst du? Du hast gehört, was Hagihar da aus dem Schutz der Bäume gerufen hat und dass der dein Gegenüber quasi so deutlich, deutlich mit Furcht in den Augen so einen halben Schritt zurückgewichen ist und die Waffe so halb sinken lässt. Gut, dann rufe ich, lasst eure Waffen fallen und händigt sie uns aus. Ich komme inzwischen auch raus und er ist zur Vernunft gekommen. Genau. Ich habe ja genug Warnschüsse abgegeben. Ja, er lässt den Steigkolben fallen, tritt noch einen Schritt zurück und hält die Hände so abwehrend vor sich, ne, so halb über den Kopf erhoben, so auf Schulterhöhe, also quasi macht so eine abwehrende Geste euch gegenüber. Er wirkt wirklich, er schwitzt ziemlich stark und er wirkt ziemlich, ziemlich eingeschüchtert, definitiv. Negoschka, sollten wir sie beiden fesseln? Ihr habt ein Seil dabei. Ja, richtig, das wäre mein Vorschlag gewesen. Ich glaube, den anderen muss man kaum noch fesseln, oder? Ich gucke mir den mal an. Ich gucke mal, ob da noch Leben in diesem Bordbrenner drin ist. Du kniest dich halt zu ihm hin und schaust, aber da brauchst du nicht lange untersuchen, den Körper, der ist gestorben, der ist verblutet. Also siehst auch eine riesen Blut, also sein ganzes, seine Hose und sein Stiefel sind komplett mit Blut bedeckt und er ist mehr oder weniger, ja, hat einfach zu viel Blut verloren durch diese, also eine extrem tiefe Wunde bis auf den Knochen geschlagen, das hat er nicht überlebt. Jeder darf mal Reaktionen würfeln. Moment, ich guck mal, ob da noch was. Reaktion. Wachsamkeit bringt den Bonus von plus 10%. Und Akrobatik bringt auch einen Bonus von 10%. Ich bin um ein Punkt runter. Gut. Ja, voll daneben. Ich bin bei 60. Ich bin drüber. Daneben. 90. Ich bin ziemlich drüber. Du hast, glaube ich, noch keine Probe geschafft, oder? Also... Nein, heute nicht eine einzige. Das. Ja, Negosch, also Eva, du hast das Einzige geschafft, ne? Ja, ja. Also Fridolin untersucht gerade die Leiche. Gianni steht noch ein paar Meter von dem Briganten weg, als der Brigant sich umdreht und versucht, wieselflink davon zu rennen. Das heißt, Negoschka kann als Einzige reagieren. Was machst du? Ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich irgendwas... Aber ich würde tatsächlich den Wurfdolch nochmal werfen und hoffen, dass ich ihn am Bein treffe und dass er dann hinfällt oder so. Dann Wurf. Mhm. Genau. Habe ich, die 81. Recht beeindruckend, so er rennt so an dem Baum vorbei und direkt neben ihm schlägt der Wurfdolch ein, aber er verschwendet keine Zeit drauf zu gucken groß, sondern rennt weiter weg. Also jetzt ist er schon ein gutes Stück entfernt. Jetzt könnte Fridolin noch schießen, wenn er möchte. Okay. Los, Robin Hood. Go for it. Und Gianni, du könntest auch noch einen Zauber machen. Robin Hood ist es heute nicht. Also das ist eher Vincent D'Onofrio heute. Helden in Strumpfhosen. Ja. Na also, geht doch. Ja, mit echt, ja. Warte, Ich hab so wenig damit gerechnet, dass ich noch nicht mal den Schaden mit ausgerechnet habe. Den kannst du ja echt. Du kriegst auch noch einen Punkt auf den Schaden drauf, weil du Scharfschütze hast. 7 und ich treffe 35. Dann, hast du Scharfschütze mit eingerechnet? Ich habe Scharfschütze mit eingerechnet. Okay, alles klar. 7? 35, das heißt, ich treffe den rechten Arm. 7 Schaden? 7 Schaden, ja. Prallt ab. Ah. Dann muss es einen Zauberblitz tun. Der trifft auf jeden Fall. Dann hau rein. Gib mir Schaden. Ne, 7. Plus 4 war das, ne? Oh, mein Gott, du machst aber ganz schön heftig Schaden da. Okay, also 11, das heißt, ja, das haut ihn um. Du triffst ihn am Bein, er schreit und fällt vornüber aufs Gesicht und rührt sich erstmal nicht mehr. Also er stöhnt vor sich hin, er lebt offensichtlich noch, aber er macht keine Anstalten mehr wegzurennen. Sehr gut. Yay! Okay, gut. Schnappt ihn euch. Also ich ziehe meinen Dolch, diesen langen Dolch, und renne zu dem Gesellen und pack ihn so am Schlawittchen und halt ihm die Klinge direkt an den Hals und flüster ihm ins Ohr, du bewegst jetzt keinen Muskel. Wenn ich dich auch nur zucken spüre, schneid ich dir die Kehle durch. Also er ist schwer verletzt, ja, er wimmert, als du da so, er wimmert so vor sich hin, so, nein, tut mir nichts, ich hab genug. Ich schlepp den zurück zum, kann ich das überhaupt, oder? Er ist nicht weit gekommen, ja, du ziehst ihn halt so zurück, siehst halt auch, der Beine sind ziemlich, da die Rüstung ist halb weggekokelt, die Stiefel sind quasi angebrannt und versenkt, qualmen noch so ein bisschen. Und er kommt halt zurück und jammert halt recht lautstark vor sich hin. So, dann halte ich ihn erstmal fest und bedrohe ihn mit dem Dolch. Und blick so zu meinen Gefährten hoch. Gebt uns alle Informationen, was in diesem Dorf vor sich geht. Was wisst ihr darüber? Ja, gerne, natürlich. Ich tue alles, was ihr wollt. Wo soll ich anfangen? Was wollt ihr wissen? Gibt es einen ungesehenen Weg ins Dorf? Es gibt nur die Wege über die Brücken und über die Knüppeldämme. Wo hält sich euer harter Anführer denn auf tagsüber? Normalerweise ist er im Turm. Er kommt selten ins Dorf in letzter Zeit. Turm, so. Und dieser Schwarzmagier, den ihr bei euch habt? Der ist bei ihm. Wir wissen nicht genau, was sie da oben planen. Das heißt, sie sind verhältnismäßig ungeschützt. Ja. Also wenn der Anführer und dieser Magier in diesem Turm außerhalb des Dorfes sind, wäre es dann nicht vielleicht eine Chance, die beiden abzugreifen und damit das ganze Dorf zu befreien? Ja. Ja. Also wenn wir ungesehen dahin kommen, lasst es uns tun. Das ist das ist so dicht bewaldet außenrum, dass ihr da problemlos hinkommt, ja. Und dann würde ich sagen, wir schauen, wie weit wir ungesehen kommen, vielleicht sogar in den Turm rein. Ihr überlasst mir den Magier und schaut, ob ihr euch zu dritt den Anführer schnappen könnt. Gut. Das machen wir so. Ich würde fast versuchen, vielleicht kann ich außen über, du sagtest, das Dach von diesem Ding ist ein bisschen kaputt, dass ich vielleicht von Herrenhaus, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, da über rein einzusteigen. Weil klettern kann ich ja, schießen offensichtlich nicht. Das könnt ihr aber tatsächlich genauer entscheiden, wenn ihr näher an dem Objekt dran seid, dabei ihr dann seht, wie ist die Beschaffenheit der Steine, der Mauern und so weiter. Gibt es da Möglichkeiten? Gibt es da noch irgendwas, wo ihr euch hochziehen könnt und so weiter und so fort? Mhm. Das könnt ihr auf die Entfernung halt nicht erkennen. Genau. Wir kennen, ja. Das ist einfach zu weit weg. Gut. Seid ihr bereit, das Dorf zu befreien? Ja. Das war es hier bei unserer gemeinsamen Spielsitzung bei Hexenwerk und Cyberspace mit unseren beiden Gästen Bonko Karatschow und Eva Maria Amann. Bleibt dabei, wenn wir uns in der nächsten Folge dem Tribunal zusammensetzen und uns dann die Emotionen und die Probleme, auf die unsere beiden Gäste vielleicht gestoßen sind, genauer unter die Lupe nehmen.